Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. In dieser Episode geht es um den Eurofighter und dessen Verwendung beim Jagdgeschwader 74 in Neuburg an der Donau. Ich hatte da im November 2011 die Möglichkeit, mich einen Tag lang über das Gerät, über das Flugzeug zu informieren. Und in dieser Episode gibt es das Ergebnis davon. Ich habe mich im Laufe des Tages mit verschiedenen Mitarbeitern bzw. Soldaten, wie auch immer man das sagen will, unterhalten. Mein Gastgeber war Ralf Schmidt, der ist dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und mit dem habe ich auch einen Rundgang um das Flugzeug gemacht. Der war bis vor kurzem selbst Mitarbeiter der Wartung da. Dann habe ich mich unterhalten mit Markus Dick, einem weiteren Kollegen aus der Wartung. Mit Danilo Schlag, dem stellvertretenden Kommandeur der fliegenden Gruppe und natürlich selber Pilot. Und mit Uwe Schiller, der sich um die Avionik kümmert. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Fliegerei ist ja ein Schwerpunkt bei Omega Tau. Die Militärfliegerei ist was mich persönlich schon seit Kindesalter begeistert hat. Und insofern war das hier eine Episode, die mir viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, euch auch. Wir starten wie üblich damit, dass sich unser, in diesem Fall, erster Gast, Ralf Schmidt, vorstellt. Ja, grüß Gott, Herr Felder. Ich darf Sie hier recht herzlich begrüßen im Jagdgeschwader 74, Neuburg an der Donau. Mein Name ist Oberstabsleutnant Ralf Schmidt. Ich bin hier im Geschwader für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und somit auch für Sie und beantworte jetzt gerne Ihre Fragen, soweit ich kann. Okay, wunderbar. Ich denke, bevor wir uns nachher dann im Detail ums Flugzeug kümmern, sollten wir mal vielleicht noch kurz einen Überblick geben, wo wir hier sind und was die Aufgabe von dem Verband hier ist. Jagdgeschwader 74, wie heißen Sie? Wie heißt der Name? Zum dem Jagdgeschwader 74? Genau, nein, da gibt es keinen Namen mehr. Wir hatten früher mal einen Traditionsnamen. Wir hießen Jagdgeschwader 74 Mölders. Der Traditionsname wurde uns aber aberkannt. Okay. Und was ist die Aufgabe von dem Verband hier? Die Aufgabe ist die Luftraumüberwachung im süddeutschen Luftraum. Wir haben in der Bundesrepublik zwei Jagdgeschwader, die diese Aufgaben wahrnehmen. Im Norden der Republik ist es das Jagdgeschwader 71 Richthofen, im ostfriesischen Wittmund, das noch mit dem Flugzeugmuster F4F Phantom diese Aufgaben wahrnimmt. Und hier im Süden der Bundesrepublik Deutschland machen das wir in Neuburg mit dem Flugzeugmuster, mit dem Waffensystem Eurofighter. Um das es ja heute schwerpunktmäßig gehen soll dann. Was heißt das konkret? Also wenn ein Flugzeug, egal ob militärisch oder zivil, in den deutschen, in unserem Fall in den süddeutschen Luftraum einfliegt, dann muss es sich melden. Es muss eine Kennung abstrahlen, sich bei Bodenstationen auf Anfrage melden. Tut es das nicht, dann kann seit 9/11 eigentlich alles der Fall sein. In so einem Fall wird dann die Alarmrotte im Süden Deutschlands in Neuburg alarmiert. Es starten dann zwei Abfangjäger vom Typ Eurofighter. Die haben eine 15-minütige Bereitschaft. Die Neuburger Piloten schaffen es allerdings deutlich schneller. So zwischen 5 und 7 Minuten sind die in der Luft und setzen sich dann mit dem einfliegenden Flugzeug, in dem Fall egal ob militärisch oder zivil, in Sichtkontakt, haben dann die Aufgaben, dieses Flugzeug abzufangen, zu identifizieren, abzudrängen und natürlich im letztendlichen Fall sogar zu bekämpfen. Da war ja die Diskussion in Deutschland, wer dann da das Recht und die Aufgabe hat, den Abschussbefehl zu geben, ob das legal ist und so weiter. Ist das inzwischen geklärt? Über diese Fragen möchte ich keine Mutmaßungen anstellen, vielleicht nur so viel. Wir hatten vor ein paar Jahren einmal den Besuch eines kommandierenden Generals und der hat dazu gesagt, auf die gleiche Frage eines Piloten, egal was du machst, du wirst danach sowieso nicht mehr dasselbe sein wie vorher. Egal, ob du auf die vollbesetzte Passagiermaschine feuerst oder ob du sie in die, in Anführungszeichen, Fußballstadien oder was auch immer krachen lässt. Blöde. Gott sei Dank sind aber 99,9% dieser Alarmeinsätze hier in Neuburg nur ein rein kommunikatives Problem. Ja, das heißt, irgendjemand hat seinen Flugplan vergessen oder der Transponder ist kaputt oder der Funk ist kaputt oder er hat sich einfach verflogen. Beim Segelfliegen höre ich immer wieder mal, vor allem während der Eliteübungen, da macht es immer Spaß, auf die Informationsfrequenzen reinzuhören und mitzukriegen, wie teilweise planlos die Leute da in diese Sperrgebiete reinfliegen. Also Also kommt schon öfter mal vor, dass einfach einer keinen Plan hat, oder? Also von keinem Plan möchte ich bei einem ausgebildeten Piloten nicht ausgehen. Ich nenne es mal Leichtsinn, Schludrigkeit vielleicht. Wie gesagt, Funkgerät verkehrt eingestellt, die falsche Frequenz oder überhaupt nicht. Und wie gesagt, das ist Gott sei Dank 99,9% der Fall. Wir hatten einen Fall vor ein paar Jahren, der Motorsegler zwischen den Frankfurter Hochhäusern, ging aber auch Gott sei Dank glimpflich ab. Ja. Heißt es, die Eurofighters stehen hier quasi, ich sag mal, vollgetankt und mit vorgewärmtem Triebwerk irgendwo im Hangar? Genau, wir haben eine extra QAA-Area hier am Platz. Das sind Shelter, die sich nördlich der Bahn befinden. In diesen Sheltern befinden sich voll aufmunitionierte Eurofighter. Voll aufmunitioniert heißt, die Bordkanone ist voll und unter den Tragflächen befinden sich zwei infrarot gesteuerte Luft-Luft-Lenkflugkörper und diese Maschinen haben eben, wie gesagt, eine 15-minütige Alarmbereitschaft. Okay. Der Eurofighter ist ja ein relativ neues Flugzeug, heißt ja auch Eurofighter 2000 offiziell, glaube ich. Hieß aber auch schon bei Jäger 90. Ich wollte es nicht sagen. wie weit ist der inzwischen mit der Einführung? Der löst ja die Phantom ab. Was ist da der Stand? Der Stand ist, dass also der Eurofighter nach und nach nicht nur die FWF Phantom, sondern bei uns in der Bundesrepublik auch den Tornado ablösen soll. Nachdem die Maschine, der Eurofighter, multi-role-fähig ausgelegt ist, kann er also auch Aufgaben erfüllen, sowohl als Jagdflugzeug als auch als Jagdbombe. Okay. Jagdflugzeug heißt also primär Luft-Luft-Bewaffnung und Jagdbombe heißt primär Luft-Boden-Bewaffnung. Genau. Okay. Ich denke, über die konkreten Bewaffnungen können wir dann später noch reden. Wenn wir um das Flugzeug rumgehen. Genau. Die andere Luftwaffenbasis, wo der Eurofighter eingesetzt wird, ist in Lage, richtig? In Lage, da wurde der Eurofighter eingeführt. Das ist ein Flugplatz ein paar Kilometer südlich von Rostock. Das Jagdgeschwader 73 Steinhof ist da stationiert. Da wird die Pilotenausbildung betrieben für den Eurofighter. Und hier in Neuburg, der zweite Verband, der mit dem Eurofighter ausgerüstet wurde, wir sind der erste Einsatzverband, der den Eurofighter auch unter Waffen fliegt. Okay, cool. Gebaut wird das Flugzeug von EADS letztendlich? Ja, gebaut und entwickelt wurde das Flugzeug von vier Nationen. In Italien, Spanien, Großbritannien und bei uns werden dann die in den jeweiligen Ländern gebauten Teile zusammengefügt. Bei uns wird es drüben in der Firma Cassidian in Manchen gemacht. Das ist nicht sehr weit weg von Neuburg, so circa 25, 30 Kilometer. Und das jeweilige Land baut seine jeweiligen Flugzeuge selbst zusammen. Ah, okay. Also im groben Überblick kommt die rechte Tragfläche aus Spanien, die linke Tragfläche aus Italien, das Rumpfmittelteil baut der Deutsche und der Brite und im jeweiligen Land werden diese Teile zusammengebaut und ähnlich erfolgt es auch mit dem Triebwerk. Also wir bauen unsere Triebwerke in Deutschland, in der Firma MTU in München für die deutschen Eurofighter selbst. Die Briten machen zum Beispiel die Firma Rolls-Royce in Großbritannien dann für die britischen Eurofighter. Aber die Flugzeuge und die Triebwerke sind dann schon überall die gleichen oder baut dann da jeder sein eigenes anderes Radar zum Beispiel ein? Ich weiß, dass das bei anderen Flugzeugen teilweise so ist, dass gerade Radar zum Beispiel und Avionik dann woanders herkommt oder andere Muster sind. Im Großen und Ganzen sind die Maschinen identisch. Das jeweilige Land hat für seine jeweiligen Aufgaben, die es an dieses Flugzeug stellt, die ein oder andere Zusatzoption noch mit verbaut. Okay. Eine letzte Frage, bevor wir dann uns dann im Detail mit dem Gerät beschäftigen. Wurden für das Flugzeug auch speziell neue Waffensysteme entwickelt oder kommt da immer noch die gute alte Sidewinder zum Beispiel zum Einsatz als Luft-Luft-Waffe? Sind neue Waffensysteme an diesem Flugzeug im Einsatz, die allerdings nicht speziell für den Eurofighter entwickelt werden. Die von Ihnen angesprochene Sidewinder-Rakete wird hier von der IRIS-T, eine europäische Entwicklung, abgelöst. Ah, okay. Als nächstes sind wir dann in die Wartungshalle gegangen. Man unterscheidet zwischen den Sheltern, wo die Flugzeuge sozusagen im Alltagsbetrieb stehen und der Wartungshalle, wo die etwas größeren Wartungen durchgeführt werden. Das sieht aus wie in jedem, wie soll ich sagen, modernen LTB, schön sauber. Und da haben wir dann einen Rundgang um das Flugzeug gemacht. So, wir sind jetzt hier in der Halle, daher auch das Hintergrundgeräusch und wir stehen jetzt hier neben dem Eurofighter und laufen jetzt einfach einmal um das Flugzeug rum und gucken uns die verschiedenen Aspekte an und reden drüber. Und mein Gast ist wieder der Herr Schmidt, der früher mal an dem Flugzeug, also bevor er Öffentlichkeitsmensch wurde, direkt daran gearbeitet hat. Ja, ich war also bis zum 31.12.2010 hier in dieser Halle als Qualitätssicherungsmeister am Eurofighter beschäftigt, habe den Bereich auch mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen. Also ich bin eigentlich durch und durch Techniker. Mir macht als Presse- und Öffentlichkeitsmensch jetzt natürlich auch Spaß, aber die Technik fasziniert mich immer noch. Und jetzt denke ich, beantworte ich Ihnen ein paar Fragen, die Sie über den Eurofighter haben. Oder wie wollen Sie es machen? Sollen wir einfach mal drum rumgehen? Ja. Und ich erzähle ein bisschen was zum Eurofighter. Genau. Über die Aufgaben, die er hier in Neuburg an der Donau hat, haben wir ja schon gesprochen. Genau. Zur Luftraumüberwachung im süddeutschen Luftraum. Und dazu ist er ausgerüstet mit einer Mauser-Maschinenkanone, die sich in der rechten Tragflächenwurzel befindet. Die Maschinenkanone hat ein Kaliber von 27 mm und eine theoretische Schusskadenz von 1700 Schuss in der Minute. Wow. Zur weiteren Bewaffnung kommen zwei Iris-T infrarotgesteuerte Lenkflugkörper, die sich jeweils eine unter der linken und rechten Tragfläche befinden an Laufschienen, die jetzt hier im Instandsetzungsbereich, gerade an der Maschine, um der wir jetzt rumgehen, sich nicht dran befinden. Das ist so die Standardbewaffnung für ein Jagdflugzeug. Das heißt, die Bewaffnung wird auch erst außerhalb der Gebiete angebracht, wo jede Menge Leute rumlaufen? Oder wie muss ich das vorstellen? Die Maschinen sind nur im QRA-Bereich scharf aufmunitioniert. Im normalen Übungsflugbetrieb sind die Maschinen unbewaffnet, beziehungsweise mit Übungsmunition oder mit Übungsraketen beladen. Und QRA steht für? Quick Reaction Alert. Das ist mehr oder weniger die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Und wie gesagt, davon gibt es zwei Verbände in der Bundesrepublik Deutschland. Einer davon sind wir hier in Neuburg. Okay. Und die Bordkanone, die ist, muss man sich so vorstellen, dass die mit der Avionik so integriert ist, dass man da jetzt nicht, wie soll ich sagen, durch Crosshairs durchguckt, sondern die ist genauso in das System integriert wie zum Beispiel die Luft-Luft-Raketen. Ja, man muss natürlich schon gerechtigkeitshalber sagen, eine Bordkanone an einem Flugzeug dieser Generation ist schon ein bisschen eine vorsintflutliche Waffe. Ja, aber es ist ein integrierter Bestandteil der Bewaffnung der Maschine, ja. Gut, ich meine, es wird wahrscheinlich dann auch eher sozusagen als letzte Möglichkeit eingesetzt, wenn alle anderen Dinge schon verschossen sind. Ja, ich denke mal, wenn man noch auf eine Bordkanone zugreifen muss, wenn man Bewaffnung dieser Art noch zur Verfügung hat, dann ist der Gegner schon sehr nahe. Ja, genau. Ja. Okay, gucken wir mal weiter. Von der generellen Auslegung her sollte man vielleicht ein bisschen was über die das Flugzeug Auslegung sagen. Ja, wir haben hier den Einsitzer vor uns stehen, 3065 ist das taktische Kennzeichen. Das ist mehr oder weniger auch der Vor- und Zunahme der Maschine. Den bekommt sie an dem Tag, wo die erste Schraube in die erste Mutter geschraubt wird, in der Fabrik oder in der Firma drüben. Und behält ihn auch bis zur endgültigen Verschrottung. Die Maschine wird angetrieben von zwei Mandelstromtriebwerken. Man kann die Angaben hier, die in Kilonewton oder Kilopond-Schub gemacht werden, eigentlich nicht 1:1 in PS umrechnen. Aber nur, um mal ein bisschen einen Begriff zu bekommen, so ein Triebwerk leistet ca. 70.000 PS. Und davon haben wir zwei. Davon haben wir zwei Triebwerke, ja. Die Triebwerke sind nicht nur sehr leistungsstark, sie sind auch sehr wartungsfreundlich. Ein eingespieltes 4-5-Mann-Team bringt so ein Triebwerk in 20 bis 25 Minuten raus und in 40 bis 45 Minuten wieder rein. Wie lange hält so ein Triebwerk? Wie viele Betriebsstunden ungefähr? Hängt natürlich von der Belastung und so weiter ab, aber so ungefähr? Oh, Triebwerk, da kann ich jetzt keine genauen Angaben dazu machen. Sie sind wesentlich langlebiger als die Phantomtriebwerke, werden natürlich auch einer Intervallinspektion unterzogen. Das heißt, nach 400 Stunden eine große Inspektion. Es gibt mehrere kleine Inspektionen davor. Also es geht schon an mit 10 Stunden Inspektionen, 25 Stunden Inspektionen, 50 Stunden Inspektionen und so weiter, bei denen dann eventuell defekte Bauteile schon ausgewechselt werden. Aber im Prinzip sind die Triebwerke wirklich hervorragend. Von der Auslegung her grundsätzlich ist es ein Delta-Flieger mit einem Entenflügel vorne dran, ne? Mit einem Canard, ja, mit einem Entenflügel. Der ist eigentlich auch dafür da, dass er so wendig ist und aerodynamisch instabil, wird aber nur im Unterschallbereich angesteuert, dieser Canard. Also im Ab-Überschall ist der in Neutralstellung mehr oder weniger verriegelt, weil der Druck sonst zu groß werden würde. Gut, ich meine, die Bedeutung von Wendigkeit ist ja eben auch im Unterschallbereich. Also Luftkampf, klassischer Luftkampf 1:1 passiert nicht im Überschallbereich. Nein, der findet in so einem Geschwindigkeitsband zwischen 700 und 900 Stundenkilometern statt. Ja. Und da kann man eben diese Canards, diese Vorflügel zur Manövrierung des Flugzeugs mit hernehmen. Sie sagten gerade aerodynamisch instabil. Das heißt, dass er eigentlich keinerlei Gleitfähigkeiten hat. Nach Ausfall der Hydraulik ist also die Maschine nicht mehr steuerbar. Das Vorgängermodell, die FEF Phantom, hatte noch einen gewissen Gleitwinkel, also mit einer gewissen Geschwindigkeit, mit einer gewissen Höhe konnte ich die Maschine noch kontrolliert irgendwo hinbringen. Das ist beim Eurofighter nicht mehr möglich, weil die ganzen Ruderflächen eben hydraulisch angesteuert werden. Wenn die Hydraulik ausfällt, dann geht nichts mehr. Machten aber natürlich auch so wendig. Klingt sehr spektakulär, ist es aber nicht. Es sind an jedem Triebwerk zwei voneinander unabhängige Hydrauliksysteme in Arbeit. Das heißt, es müssen erst einmal drei Systeme ausfallen, bis dann noch das letzte wirkt. Also es ist fast unmöglich. Ja. Und dieses aerodynamisch instabil ist an sich auch kein neues Konzept. Die F-16 zum Beispiel, die in den 70er Jahren gebaut wurde, war das eben auch schon. Die konnte eben ohne die Flugregelung auch nicht in der Luft gehalten werden, ne? Ein fliegender Computer mit allen Vor-, aber auch Nachteilen. Ja, genau. Wenn wir weiter gucken, hier am Flügel hat es außen etwas, was für den Laien vielleicht aussieht wie ein kleiner Flügeltank. Da ist kein Kraftstoff drin. Ja. Da ist ein System vorgesehen, um anfliegende Raketen, also der Eurofighter kann ja auch mal angegriffen werden, ablenken zu können. Das heißt, in diesem Flächentipp, aber nur auf der rechten Seite, ist ein System in Planung, wobei zwei geschleppte Köder ausgeworfen werden können, die dann hinter dem Flugzeug hergezogen werden und eine anfliegende Rakete ablenken können. Mhm. Okay. Das sind so Gegenmaßnahmen, da ja diese modernen Raketen eine Treffergenauigkeit von ca. 99,9% haben, versucht man dieses 0,1% doch noch auszunutzen. Der Eurofighter hat da mehrere Möglichkeiten. Blitzlichtkartuschen, Jeff, Flair und so weiter. Da werden wir nachher im Rahmen der Avionik dann noch im Detail drüber reden. Mir ist das Ding nur aufgefallen, weil es so groß ist. Also für Flügelend-Dinger ist das Ding relativ groß. Ja, es ist noch ein anderes System mit untergebracht, das TAS-System. Da werden Sie aber dann in der Avionik auch noch mehr drüber hören. Ansonsten, ja, der Eurofighter, wenn wir gerade hier sind und über Triebwerksleistung schon gesprochen haben, er braucht natürlich auch Kraftstoff. Die Kraftstoffkapazität von der Maschine liegt mit drei externen Zusatztanks bei ca. 10.000 Liter. Damit hat er einen Aktionsradius von ca. 1.400 Kilometern. Mhm. Dieser Aktionsradius ist aber aufgrund der Möglichkeit der Luftbetankung, also der Eurofighter kann in der Luft betankt werden, natürlich erweiterbar. Ja, ja. Der Kraftstoff ist intern untergebracht in verschiedenen Rumpf- und Flächentankgruppen und wie gesagt, das besteht die Möglichkeit, drei externe Zusatztanks mit jeweils 1.000 Liter Fassungsvermögen anzubauen. Okay. Dann haben wir hier einen Flügel mit den entsprechenden Klappen. Ja, die Tragflächen hier, Querruder und Höhenruder kombiniert hier hinten. Ja. Auch das Seitenleitwerk an der Seitenruderflosse mit dem Geschwaderwappen. Die Maschine wird bei der Landung abgebremst, sehr stark durch ihre Aerodynamik. Das heißt, der Pilot versucht, den Eurofighter so lange wie möglich auf dem Hauptfahrwerk zu lassen und die von vorne anströmende Luft als Bremse zu benutzen. Des Weiteren hat er im linken und rechten Hauptfahrwerk ein Keramik-Bremsscheibensystem. Oben am Rumpf kann er eine Airbrake auffahren, die sich dann auch nochmal in den anströmenden Wind stellt. Sollte das alles nicht ausreichen, besteht noch die Möglichkeit, hinten einen Bremsschirm auszuwerfen, der aber, wie gesagt, nur bei Notlandungen verwendet wird und ebenso auch ein Fanghaken ist an der Maschine vorhanden, auch für Notlandungen. Ja. Ja, hier hinten am Flugzeug, wenn man in das Triebwerk reinschaut, ist es eigentlich von hinten gesehen nur ein dunkles, rußiges, schwarzes Loch. Ja. Aber nach diesem ersten Bauteil, das man hier ganz undeutlich erkennen kann, nach vorne, wirklich Hightech pur. Im Prinzip ist so ein Triebwerk ein riesengroßer Staubsauger, der Unmengen von Luft von vorne ansaugt, so ca. 70 Kubikmeter in der Sekunde, die allerdings nicht komplett zur Verbrennung hergenommen wird. Ein großer Teil strömt auch durch den Mantel des Triebwerks zur Kühlung. Viel näher möchte ich gar nicht auf ein Triebwerk eingehen, würde, denke ich, technisch zu weit führen. Sagen wir mal so, ich war vorgestern beim DLR in Köln und wir haben uns anderthalb Stunden lang über Strahltriebwerke unterhalten und die Episode, die wir da aufgenommen haben, wird vor dieser veröffentlicht sein, sprich die Hörer wissen eigentlich schon hervorragend Bescheid über Strahltriebwerke. Okay, dann gebe ich nur noch ein kleines technisches Gutzi vom Eurofighter-Triebwerk so zum Besten. In dem Triebwerk gibt es Bauteile, die werden von 500 Grad heißer Luft gekühlt. Ich weiß nicht, ob das Ihr Gesprächspartner gestern auch erwähnt hat, aber es klingt komisch, ist aber so. Ja, klar. Ist der Eurofighter eigentlich Super Cruise fähig? Das heißt, ist er. Okay, also ist er, ja. heißt Überschallgeschwindigkeit auch in Bodennähe, beziehungsweise die Reisegeschwindigkeit, den Gruß im Überschall. Genau, also vor allem eben auch ohne Nachbrenner. Genau. Sonst ist nämlich nach ein paar Minuten Schluss. Man hat hier durch die Verbauung von sehr leichten Materialien, wie zum Beispiel Kohlefaserverbundstoffen, Glasfaserverbundstoffen, Titan und Aluminium, ein Gewichts-Leistungs-Verhältnis erreicht, das besser ist als 1 und dadurch eben diese Supergrußfähigkeit, ohne Nachbrenner in Überschall zu gehen, gewährleistet. Ja. Nochmal ganz kurz zum Triebwerk. Sie sagten vorhin schon, dass es von Rolls-Royce und wahrscheinlich MTU dann hergestellt wird. Und entwickelt wurde es von denen als Gruppe oder gibt es genau, da dann eine? Genau, so, das Triebwerk wurde genauso entwickelt wie das Flugzeug selbst, auch von den vier Nationen und wird jetzt eben auch von den vier Nationen im jeweiligen Land gebaut für die entsprechenden Flugzeuge dieser jeweiligen Nation. Ist eben auch nicht ein Triebwerk, was vorher schon in anderen Flugzeugen im Einsatz war, sondern wurde speziell für das Flugzeug. Genau. Genau, ja. Und es gibt da nur ein Triebwerk dafür. Also Hintergrund der Frage ist, in Amerika bei F-16, F-18 ist es oft so, dass man die entweder mit einem Pratt & Whitney und einem GE-Triebwerk abwechslungsweise ausrüsten kann und der Käufer kann sich aussuchen. Hier gibt es ein Triebwerk speziell für das Flugzeug. Also wir haben hier nur ein Triebwerk besetzt für das Flugzeug. Das wird aber in den jeweiligen Nationen, das ist ja mit so einem Triebwerk heutzutage wie mit einem modernen Auto, mit dem Chip-Tuning, kann man hier an dem Triebwerk auch verschiedene Leistungsbänder abrufen und wie die in den jeweiligen Nationen dann natürlich abgerufen werden, das kann ich nicht sagen. Okay. Das heißt, man kann quasi sagen, mehr Leistung, dafür wahrscheinlich geringere Haltbarkeit. Zum Beispiel, oder höherer Spritverbrauch, je nachdem, was man halt dann für sich entscheidet, muss man halt dann abwägen. Hat das Flugzeug nennenswerte Stealth-Eigenschaften? Es ist kein Stealth-Flugzeug, aber die Lackierung und die Formgebung unterstützen es. Okay, also Stealth, nochmal kurz zur Erklärung, heißt ein geringerer oder idealerweise nicht bemerkbarer Radarquerschnitt, sodass das Flugzeug im Radar nicht erkennbar ist. Genau. Okay. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal ein bisschen um die Maschine rum. Hier die Maschine steht jetzt zum Beispiel für eine große 400-Stunden-Inspektion in der Halle. Mhm. Die dauert etwas länger. Da werden auch die Vorflügel, die Sie hier sehen, abgebaut, inspiziert und eventuelle Schwachstellen, die man jetzt dann nach 400 Stunden entdeckt, beseitigt. Hier an der linken Tragflächenwurzel fallen diese Schmauchspuren auf, die sich da über den Rumpf rauf bewegen, also Ruß. Unter dem Deckel, den Sie hier sehen, befindet sich das Hilfstriebwerk der Maschine. Mhm. Mit diesem Hilfstriebwerk, das eigentlich im Prinzip ein kleines Triebwerk ist, kann man die Maschine am Boden Druck beaufschlagen. Das heißt, ich kann Strom drauf geben, Hydraulikdruck, die Klimaanlage läuft und ich kann mit diesem Hilfstriebwerk die beiden Haupttriebwerke anwerfen. Bin also autark von externen Anlassgeräten. Das war bei der Phantom anders, oder? Das war bei der Phantom anders, ja. Da musste ein extra Anlassgerät angeschlossen werden, das dann erst einmal Druckluft auf das Triebwerk geblasen hat, um den Verdichter vorne in Umdrehung zu bringen. Wenn der dann genug Umdrehung hatte, um die Luft, die er braucht, selbst anzusaugen, wurde das andere Triebwerk angeschlossen. Oder man hat die Phantom mit Kartuschen starten können, die das Ähnliche bewirkt haben. Ist beim Eurofighter alles nicht nötig. Ja. Wir sehen hier auch so ein Panel, das hochgeklappt ist mit, ich sag mal, in erster Näherung ein Bildschirm und ein paar Tasten. Ist das das Wartungsdisplay oder das Tankdisplay? Das ist das Wartungsdisplay, das ist sozusagen das Herzstück der Instandsetzung. Man kann hier an diesem Display alle Systeme aufrufen, kann die Maschine über dieses Display betanken, man kann alle Füllstände abrufen an Öl, Kraftstoff, Luftdrücken, was auch immer. Auf diesem Display werden auch nach dem Flug die während dem Flug aufgetretenen Fehler angezeigt, im jeweiligen System zugeordnet. Und mit diesem Fehler kann man dann in das elektronische Werkstatthandbuch reingehen und sich da Rat und Hilfe holen. Das heißt, das Flugzeug beobachtet sich sozusagen selbst und identifiziert Probleme. Absolut, ja. Mhm. Aus was für Werkstoffen ist denn der Flieger gefertigt? Ja, ich habe es schon erwähnt, aus Glasfaserverbundstoff, Kohlefaserverbundstoff. Die Spanten sind aus Titanlegierungen, Aluminiumlegierungen kommen zum Tragen. Also wie gesagt, sehr leichte Werkstoffe, um eben dieses gute Gewichtsleistungsverhältnis zu erreichen. Okay. Gerade nochmal kurz zum Kennzeichen. 30, 66, 65, was bedeuten die beiden? Also ist das einfach nur 30 ist ein Eurofighter. Ah. Und die 65 ist mehr oder weniger die laufende Nummer. Die Zahl vor dem dem Kreuz, steht also wie gesagt für das Waffensystem. 35, 36 waren mal die Aufklärer bei der Phantom und 37 und 38 waren die Jäger und Jagdbomber. Und hier steht eben die 30 für den Eurofighter. Wie viele Eurofighter sind denn insgesamt geplant für die Luftwaffe? Nach dem neuesten Stand 140. 140. Das heißt, da kann auch eine dreistellige Zahl dann stehen. Nee, oder kommt dann 31 dazu? Ich denke, dann geht es mit 31 weiter. Okay. So war es auf jeden Fall bei der Phantom. Okay, also immer zweistellig. Ja, genau. Okay. Mhm. Was wir auch prominent sehen, ist der Lufteinlauf, ne? Ja. Der insbesondere auch eine bewegbare Unterlippe hat. Der hat eine bewegbare Unterlippe, Variable Cowl nennt sich das. Dadurch wird die Geschwindigkeit der einströmenden Luft und die Menge der einströmenden Luft gesteuert. Macht das Triebwerk alles selbst, also vom Piloten vollkommen unabhängig, wird hier vor allen Dingen die Geschwindigkeit der einströmenden Luft so reguliert, dass die auftreffende Luft am Triebwerk immer im Unterschallbereich ist, egal wie schnell das Flugzeug ist. Einfach erklärt. Das war auch ein Thema, über das wir geredet haben mit dem Mensch vom DLR. Ja. Genau, dass da eben die Drücke stimmen müssen. Ich hoffe, der hat da das Gleiche gesagt wie ich. Soweit ich mich erinnere, ja. Wir werden danach noch ausführlicher uns über die Avionik unterhalten, aber vielleicht ganz kurz, wir haben heute Nebel. Ja. Geht oder kein Problem? Kein Problem. Kein Problem. Okay. Das heißt, es ist quasi ein allwettertaugliches Flugzeug. Ja, es ist im Landeanflug dann vielleicht ein bisschen problematischer, wenn der Pilot die Bahn nicht sieht, aber dann wird er runtergesprochen. Aber können wir gern dann auch nochmal die Piloten befragen. Und stellen wir die Frage nochmal kurz zurück und dann kann der Pilot da sicherlich bessere Informationen liefern. Als nächstes haben wir einen Blick in das Cockpit geworfen. Reinsitzen konnte ich leider nicht, hätte ich natürlich gerne gemacht. Aber die Problematik ist, dass wenn man da eben reinsitzt und nicht wirklich sicherstellen kann, dass man keine Gegenstände irgendwo im Cockpit liegen lässt, dann muss da das Cockpit halt auf Fremdkörper kontrolliert werden. Dazu muss man den Sitz ausbauen, dazu muss man das Kabinendach entfernen und so weiter und so fort. Da ist ein Riesenaufwand. Aber ich habe trotzdem einen ganz guten Eindruck bekommen. Im Übrigen gibt es auch jede Menge Bilder im Internet und YouTube-Videos, die ihr euch dann vielleicht mal angucken solltet zu dem Thema. Also man sieht jetzt hier schon im Vergleich zu früheren Waffensystemen ist das Cockpit wesentlich übersichtlicher, wesentlich aufgeräumter. Die Informationen, die Hauptinformationen, die der Pilot braucht, bekommt er über drei Displays, die man spektakulär Multifunctional Head-Down Displays nennt. Geflogen wird das Flugzeug über das sogenannte HOTAS-Prinzip, das heißt Hands on Throttle and Stick, also hat die Hände die rechte Hand am Stick, am Steuerknüppel und die linke Hand am Throttle, am Leistungshebel und hat an diesen beiden Bedienelementen eigentlich alle Hebelchen, Knöpfchen und Schalter, die er braucht, um das Flugzeug auch in der Luft bewegen zu können. Ja. Hintergrund dieses HOTAS-Systems ist die Tatsache, dass der Eurofighter in der Lage ist, sehr hohe Beschleunigungskräfte, also G-Kräfte ziehen zu können. 9G heißt, der Pilot ist in dem Moment auch neunmal so schwer wie normal. Sein Arm ist neunmal so schwer wie normal und um ihm dann eben die Möglichkeit zu geben, nur mit den 10 Fingern seiner beiden Hände die nötigsten Bedienelemente zu erreichen, deswegen hat man das so gewählt. Und die Tatsache, dass das Heads-Down-Display heißt, ist eben, oder diese drei Bildschirme, ist eben auch im Gegensatz zum Heads-Up-Display zu sehen. Genau. Was man heute ja fast schon aus dem Auto kennt, ne? Heißt eigentlich nur, dass er den Kopf nach unten nehmen muss, um draufschauen zu können. Er hat auch, wie gesagt, noch ein Head-Up-Display, Und das ist ja also semi-durchsichtig. Genau. Genau, dann kriegt er eben Informationen eingeblendet. Ich erinnere mich, früher war das die totale Innovation, konnte man sich kaum vorstellen, wie sowas funktioniert. Und heute kann man es bei BMW in den High-End-Autos serienmäßig schon kaufen. Schon krass. Ja, Voice irgendwie. Command, Voice Input, Voice hat Output auch? Ist auch hier drin. Dann hat er das System, ist schon in der Entwicklung, ist aber hier noch nicht drin, dass er über seinen Pilotenhelm, über die Helmvisierung auch verschiedene Informationen eingeblendet kriegt. Ja. Und was er also jetzt dann auch über das Head-Up-Display hat, teilweise dann eben direkt über die Helmvisierung geht. Ja. Vielleicht eine Sache, die vielleicht auch den, weiß ich nicht, vielleicht den vielen Hörern nicht klar ist, Schleudersitz, ne? Das heißt im Notfall raus. Im Notfall raus, ja. MK16 ist die Bezeichnung für den Schleudersitz. Diese Entwicklung oder diese Einrichtung Schleudersitz hat eigentlich schon sehr vielen fliegenden Besatzungen das Leben gerettet. Man ist damit in der Lage, sehr schnell das Flugzeug zu verlassen bei Gefahr oder wenn die Maschine nicht mehr zu retten ist. Es geht ja wirklich in Sekundenbruchteilen, wo das Kabinendach weggesprengt wird und der Sitz mit Pilot das Cockpit verlässt. Der Sitz ist eigentlich selbst ein Computer, der mit einem eigenen Höhenmesser ausgestattet ist, mit einer eigenen Notsauerstoffflasche, die also dem Piloten ermöglicht, auch in großer Höhe, wenn er aussteigt, noch mit Sauerstoff versorgt zu werden. Normalerweise wird der Pilot bewusstlos durch den Ausstieg, weil da bis zu 16-facher Erdbeschleunigung gezogen wird. Dadurch geht das Blut aus dem Kopf raus. Ja. Bewusstlosigkeit ist die Folge. Und dann bleibt der Sitz am Mann, versorgt den Piloten mit Sauerstoff, hat auch dann die verschiedenen Rettungseinrichtungen mit drin. Wenn der Sitz dann zum Beispiel mit Wasser, bei der Landung mit Wasser in Berührung kommt, dann bläst sich das Rettungsboot selbstständig auf. Mhm. Und der Fallschirm ist auch im Sitz. Das heißt, der Pilot steigt ohne Schirm ein und schließt sich quasi an den Sitz an. Ja. Gut, jetzt sind wir hier in ein anderes Gebäude umgezogen, zum ersten und zweiten Wartungszug, und unterhalten uns mit Hauptfeldwebel Markus Dick. Bin seit 10 Jahren bei der Bundeswehr und auch seit 10 Jahren hier in Neuburg stationiert in der Wartungswaffenstaffel als Qualitätssicherungsmeister und überwache die Arbeiten am Eurofighter. Okay. Wartung unterscheidet ja wahrscheinlich auch in die Dinge, die man mehr oder weniger regelmäßig macht während dem Flugbetrieb, und größere Inspektionen. Vielleicht das ein bisschen auseinander dividieren. Also bei uns gibt es jetzt verschiedene Inspektionen. Also unterm Tag sind es eigentlich 3 Inspektionen. Einmal die Vorfluginspektion. Wie der Name schon sagt, wird vor dem Flug durchgeführt. Dann die Zwischenfluginspektion, die wird zwischen den Flügen durchgeführt. Und die Nachfluginspektion, die wird praktisch nach dem Flug durchgeführt. Also die Vor- und Zwischenfluginspektion, Zeitansatz circa 1 Stunde. Oh, okay. Und die Nachfluginspektion ist etwas umfangreicher, dauert so circa 1 bis 2 Stunden. Okay. Und was muss ich vorstellen, was wird da typischerweise gemacht? Also wenn wir jetzt als Beispiel die Zwischenfluginspektion nehmen, der Pilot kommt zurück nach dem Flug, erzählt uns, was kaputt gegangen ist oder auch nicht. Und dann haben wir eine Vorschrift, was wir alles an dem Flieger kontrollieren müssen. Und das kann man praktisch so vergleichen, wir kontrollieren praktisch die Ölstände, Zustand des Flugzeugs wie Reifen, betanken das Flugzeug und putzen es auch. Also zum Beispiel die Windschutzscheibe vorne ist immer recht dreckig, die muss geputzt werden. Und dann schauen wir das Flugzeug rundherum an auf Beschädigungen. Also das ist dann wirklich so eine mehr oder weniger visuelle Geschichte. Genau, das ist eine visuelle Geschichte, und wir haben auch einen kleinen Computer also am Flugzeug, der uns praktisch sagt, was am Flugzeug kaputt ist und was nicht. Macht der Pilot dann auch noch, sagen wir mal, diese klassische Vorflugkontrolle, oder machen das hier die Mechaniker? Also wir machen die Vorfluginspektion, und der Pilot, wenn kommt, der übernimmt das Flugzeug am Computer und geht dann noch einmal Walkaround, nennt sich das, einmal um den Flieger herum. Also ich meine, das machen die Airline-Piloten ja auch, aber irgendwie, mir kommt es so vor, als ob das halt noch irgendwie so ein Ritual ist. Also ich meine, ich fliege selber und ich habe keinen Mechaniker bei meinem Segelflugzeug, ich muss es selber machen, und klar, mache ich, aber Flugzeuge wie der Eurofighter sind ja so komplex, dass man eigentlich, kann man da noch viel machen, oder ist das wirklich mehr so? Der Pilot sieht also nur visuell Oberflächlichkeiten, also er kann jetzt nicht ins System praktisch reinschauen, was jetzt da ist, das ist halt, steht in der Vorschrift noch so drin, dass er es praktisch machen muss, und darum wird es halt gemacht. Und ich kann mir vorstellen, wenn er dann tatsächlich noch solche offensichtlichen Dinge findet, dann hätte das ja eigentlich der Wartungskollege vorher auch finden müssen. Also wenn er da noch was findet, das wäre dann ziemlich schlecht für uns. Genau. Mit der Bewaffnung haben Sie aber nichts zu tun, das sind separate Leute da. Ja, es gibt also, wir sind die Wartungs- und Waffenstaffel, aber wir sind auch noch zuständig also für Waffenbeladung. Wir munitionieren praktisch die Bordkanone und bauen genauso Lenkflugkörper an und Zusatztanks. Der Eurofighter kann ja auch als Jagdbomber eingesetzt werden, wird aber hier in Neuburg nicht, oder? Also wir sind jetzt reines Jagdgeschwader und das Bombergeschwader also ist noch nicht raus, also das machen wir nicht. Ja, okay. Würde das dann auch in Neuburg eins sein, oder sind die dann woanders? Nein, also zum Beispiel Nörwe nicht, das ist Jagdbombergeschwader. Okay. Neben den täglichen Überprüfungen gibt es bestimmt auch irgendwelche N-Stunden-Kontrollen. Ja, genau. Es gibt noch andere Inspektionen, zum Beispiel Stundeninspektionen, die sich auf die Flugzeit runterrechnet, auf die Stunden, die er geflogen ist, oder auch Tagesinspektionen, also wo das Konto nach Tagen runterläuft. Also nach verstrichenen Tagen und nicht nach genutzter Zeit. Genau, nach verstrichenen Tagen. Ja. Und was machen Sie dann hier selber, und wann muss der Flieger wieder zum Hersteller, oder ist der Flieger komplett übernommen und die Bundeswehr macht alles selber und hat sich Leute von ERDS eingekauft, oder wie muss ich das vorstellen? Es gibt verschiedene Inspektionen, zum Beispiel die 400-Stunden-Inspektion, die ja etwas umfangreicher ist, wird im Normalfall also an die Industrie dann abgegeben, der Flieger, Aber wir haben auch schon Inspektionen bei uns da gemacht, die 400er, also können wir auch durchführen, je nachdem, wie gerade die Kapazität in der Firma ist. Ja, ja. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, was da bei so einer 400-Stunden-Kontrolle gemacht wird? Also bei 400-Stunden-Kontrolle werden zum Beispiel alle Deckel vom Flieger geöffnet, wird reingeschaut, ob irgendwas sich gelockert hat, lose, die Hydraulikleitungen werden kontrolliert. Also der komplette Flieger wird eigentlich aufgemacht, was man von außen halt nicht sieht. Wird da auch irgendwelche Spanten oder Holme auf Stabilität ja, genau, oder auf Beschädigungen rücken oder sowas? Sowas wird zum Beispiel kontrolliert und auch elektronische Überprüfungen. Ja. Also ist recht umfangreich in der Firma, also kann schon bis zu 6 Monate dauern, die Inspektion. Okay. Wir hatten mal eine Episode über die MD-11, ein Kumpel von mir schafft bei Lufthansa und den haben wir da mal besucht. Und die ganze Avionik in dem Flieger ist ja schwerpunktmäßig in modulare Blackboxes sozusagen aufgeteilt, einfach Line-Replacement raus, rein. Ist das hier auch so? Genau, das ist beim Eurofighter auch so. Letztendlich macht man das ja, damit die Wartungskosten reduziert werden. Ja. War das bei Phantom oder so auch schon so oder war da noch mehr? Phantom war ziemlich wenig mit Computern, also da war alles noch ziemlich mechanisch. Ja, ja. Nicht jetzt, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, was die Elektronikkomponente betrifft. Mhm. Und generell sind dann diese Wartungsintervalle beim Eurofighter spürbar länger? Also ist der Wartungsaufwand spürbar geringer als bei der Phantom, wenn man mal Einführungsschmerzen, die es ja immer gibt, vergisst? Also wenn man jetzt rein von der Wartungsseite von uns sieht, also ist die Arbeit mit dem Eurofighter deutlich vereinfacht worden oder halt praktisch für uns also nicht mehr so umfangreich. Wir machen mehr mit Elektronik jetzt und früher war halt mehr halt das Mechanische im Vordergrund. Also von uns, von der Arbeit her, von der Wartungsseite ist deutlich sauberer und unkomplizierter, sage ich mal, von der mechanischen Seite. Dafür ist die elektronische Komponente halt jetzt im Vordergrund und die wir davor nicht gehabt haben. Und ist die durchschaubar? Also oder ist die so komplex, dass man da relativ schnell an Stellen kommt, wo man das System dann irgendwann nicht mehr versteht? Nein, also durch den Computer, der eingebaut ist um das Maintenance Data Panel, wo sie das nennt, also ist recht übersichtlich und man kann eigentlich sofort erkennen, was dem Flieger fehlt und was nicht. Wie übt man eigentlich sowas, so Wartung? Ich meine, man kann ein Flugzeug nicht einfach kaputt reparieren. Gibt es da auch sowas wie Simulatoren? Oder? Ja, es gibt also in Kaufbeuren, Luftwaffenschule der Luftwaffe, ja. Da haben wir also verschiedene Simulatoren, also auch ein Computerprogramm, wo so das Maintenance Data Panel, also praktisch ab ist und so ein Simulator, wenn ich da den Knopf drücke, was passiert da und wenn ich den Knopf drücke, was da passiert. Ja. Da kann man das zum Beispiel üben. Man kann auch virtuell Bauteile ausbauen am Computer. Okay. Also. Kennt das Flugzeug dann noch seine eigenen Reparaturvorschriften oder sind die noch extern in Büchern? Also nein, das haben wir nicht. Wir haben in jedem Shelter, also wo das Flugzeug untergestellt ist, einen Rechner drinstehen, also wo auch die Vorschrift elektronisch hinterlegt ist. Ist halt alles in Englisch. Ja, gut. Darum müssen wir alle auch auf Englischlehrgang gehen. Der andere weniger, der andere länger. Ja, also je nachdem, wie die Vorkenntnisse sind. Ja, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass an so einem Flugzeug an der Zelle was kaputt geht durch Überlast, ist ja eigentlich quasi auszuschließen, ja, oder? Also es kann vorkommen, also es ist gesagt worden, dass die durch die Computer, also Heavy Landing jetzt nicht mehr vorkommen kann, aber haben wir trotzdem auch schon gehabt. Okay. Over G und C gibt es eigentlich nicht mehr, also das Begrenzen durch die Rechner wird alles begrenzt. Ja. Und Heavy Landing heißt Fahrwerk verbogen oder was war dann da? Ja, Überbeanspruchung am Fahrwerk, wenn zum Beispiel Luftloch oben im Abgasstrahl von dem Vorderflugzeug mal reinkommt, dann kann das durchaus passieren. Ja. Und war dann da sozusagen eine Beschädigung sichtbar oder hat der Rechner einfach gesagt, mein Dehnmessstreifen hat sich nicht mehr wohl gefühlt? Der Rechner sagt dann, hier war eine Überbelastung und dann muss das ausgewertet werden von den Ingenieuren, ob das wirklich so war oder ob es noch im Grenzbereich praktisch ist. Spielt eigentlich der Hersteller jetzt noch, also wie lange ist der Eurofighter jetzt im Einsatz ungefähr seit der Einführung? Ein paar Jahre? Also es ist in Lage, ist er eingeführt worden weiß ich jetzt nicht so genau, ist jetzt so 2000. Ah, doch schon. 2001 sowas. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob sozusagen der Hersteller da noch mit beteiligt ist beim sozusagen Fehlersuchen, beim Probleme finden oder ob sich das inzwischen so weit an die Bundeswehr übergegangen ist, dass da der Hersteller eigentlich keine wirkliche Rolle mehr spielt. Ja, am Anfang war der Hersteller also noch ziemlich beteiligt, aber das wird jetzt immer weiter runtergefahren. Ja, ja. Aber in manchen Sachen muss man Hersteller noch mit einbeziehen. Gut, klar, ich meine, es ist ja auch generell so, also auch wieder bei Segelflugzeugen, dass auch der Hersteller irgendwann dann Lufttüchtigkeitsanweisungen oder sowas rausgibt und sagt, hier haben wir festgestellt, der Betreiber, der andere Betreiber hat bemerkt, hier ist was irgendwie kaputt gegangen, das müssen jetzt alle entsprechend umsetzen. Ja genau, und das ist ja durch das viernationale System, also jede Nation, wenn was bemerkt, also hier ist jetzt was, da kommen immer wieder Anweisungen rein, also dass man das überprüfen muss und das, ja, weil das festgestellt worden ist, das geht da kaputt. Und ja. Und das geht dann über den Hersteller oder geht das Bundeswehr, genau, mit Royal Air Force direkt? Nein, das geht eigentlich alles über den Hersteller, okay, dann. Mhm. Ist halt immer recht langwierig, auch wenn man was geändert haben will, weil durch die vier Nationen, da jeder hat dann seinen Einspruch und die anderen sagen das, die anderen das. Mhm. Ist das so, dass der Betreiber, also bei Verkehrsflugzeugen ist es so, dass der Betreiber, also die Airline, von den Vorgaben des Herstellers in gewissen Grenzen abweichen kann und sagen kann, wir wissen, wir betreiben das Flugzeug so und so und deshalb machen wir diesen Wartungsintervall jetzt ein bisschen länger. Das hat sich bei uns gezeigt, das funktioniert. Ist das hier auch gängig, dass man quasi so seine eigenen Vorschriften sich definiert oder hält man sich hier das? Nein, das machen wir eigentlich nicht. Also, okay, dass wir die Intervalle verändern, weil das hat ja mit Garantie beansprucht, was zum Tun. Mhm. Diese Wartungen oder diese Vor-, Zwischen- und Nachflugkontrollen, passieren die draußen noch im Vorfeld oder gibt es da eine warme Wartungshalle dafür? Also hier gibt es die Flugzeugschalter, wo die abgestellt sind. Haben wir bei uns jetzt in der Ostschleife 9 Stück. Mhm. Also die sind bombensicher und ist auch eine Heizung drin. Ah ja, okay. Okay. Und da, das passiert alles draußen und wenn eine größere Instandsetzung ist, dann haben wir eine große Halle, eine neue, ja, die haben wir, wo der Flieger da hinkommt. Ja. Ja. Die Bewaffnung an sich, da will man ja irgendwie dafür sorgen, dass die idealerweise erst möglichst spät entsichert wird, sodass da halt nichts Dummes passiert. Wie läuft sowas? Also bei uns jetzt im Schleifenflugbetrieb, da haben wir ja keine echte Bewaffnung dort, außer wir haben die Piloten haben eine Übung, wo sie halt zum Schießen gehen. Ja. Aber jetzt zum Beispiel auf unserer Alarmrotte drüben, wo scharfe Waffen angebaut sind, da rollt das Flugzeug also aus dem Shelter raus, 90 Grad vor einen Schutzwall und dort werden dann die Waffen entsichert. Also rangemacht werden sie im Shelter, aber entsichert, genau, erst draußen. Genau, angebaut im Shelter und entsichert davor. Ja. Und wie viele Leute sind Sie hier in der Wartung? Also bei uns in der Wartung insgesamt mit Waffen, Munition sind so circa 180 Leute. Okay. Und für wie viele Flugzeuge? Wie viele Flugzeuge gibt es hier insgesamt? Also wir haben jetzt gerade so 22 Flugzeuge und es sollen halt mal 32 Flugzeuge insgesamt werden. Ja, okay. Mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Dann okay. Danke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, bitteschön. So, wir waren dann irgendwann mal beim Mittagessen und nach dem Mittagessen sind wir in die QRA Area, also in diese Quick Reaction Alert Area gegangen und haben uns dort mit einem Piloten unterhalten. Ja, hallo, ich bin Oberstleutnant Danilo Schlag, bin seit 1992 bei der Bundeswehr, habe die fliegerische Ausbildung absolviert, bis 1996. Danach war ich im Jagdgeschwader 71 Richthofen in Wittmund eingesetzt als Luftfahrzeugführer auf der Phantom, später auch als Fluglehrer und Einsatzstabsoffizier. 2005 bis 2007 habe ich den Generalstabslehrgang an der Führungsakademie in Hamburg absolviert und bin seit 2009 hier als stellvertretender Kommandeur der fliegenden Gruppe eingesetzt, habe im Rahmen dessen auch die Umschulung auf den Eurofighter absolviert. Mhm. Über die Umschulung reden wir danach noch ein bisschen. Was sind denn so die Aufgaben vom stellvertretenden Kommandeur dann? Ja, wie der Name schon sagt, er vertritt den Kommandeur und da wir hier recht wenig Personal sind, ist auch der Kommandeur oft abwesend. Diese Funktion vertrete ich ihn. Ansonsten bin ich noch der S3, das heißt der Verantwortliche für die Operationen und für den Flugbetrieb hier, kümmere mich also um die Planung und dann auch Durchführung und Auswertung unseres Ausbildungsflugbetriebes. Dazu gehört zum Beispiel Planung von Verlegungen, wie zum Beispiel zum Air Policing Baltikum oder nach Decimomano zum taktischen Ausbildungskommando dazu oder nächstes Jahr steht für uns die erste Transatlantik-Verlegung mit dem Eurofighter nach Alaska auch an. Wow, was gibt's in Alaska? In Alaska gibt es die bekannte Red Flag Übung der Amerikaner. Die gibt es ja einmal in Nellis, Nevada und dann gibt es auch das Red Flag im Norden in Alaska. Oh ja. An dieser Übung werden wir nächstes Jahr für 2 Wochen im Juni teilnehmen. Bestimmt eine spannende Sache und wird bestimmt verlost, wer die Flieger da überführen darf und nicht im Transportflieger mitfliegen muss, oder? Ja, da wir noch nicht so viele Luftfahrzeugführer hier im Verband sind, also der Verband ist noch nicht vollständig aufgewachsen, werden wahrscheinlich fast alle Eurofighter-Piloten das Glück haben, die Verlegung mitzumachen bzw. an der Übung teilzunehmen. Mhm. Wie funktioniert sowas? Weil die Reichweite reicht ja nie im Leben hin. Ja, da brauchen wir natürlich Tankerunterstützung. Die Luftwaffe verfügt ja auch über zwei Multirole-Tanker und Transporter und die begleiten uns dann auf den Weg darüber. Dann gibt es noch einen Zwischenstopp an der Ostküste in Bundesstaat Maine. Dort wird dann übernachtet und dann wird am nächsten Tag weiterverlegt, auch wieder mit Tankerunterstützung. Und da im Rahmen dessen geht man dann 7 bis 8 Mal an den Tanker. Wow, bestimmt stressig, oder? Also ich meine, sicherlich spannend und spaßig, aber auch anstrengend. Wie lange fliegt man da? Ja, ich habe es mit der Phantom schon mehrfach gemacht. Da ist man über den Atlantik, je nach Windverhältnissen, 7 bis 9 Stunden unterwegs. Und es ist eigentlich eine willkommene Abwechslung, unterwegs an den Tanker zu gehen und dann mal diese Anforderungen zu haben, weil der Rest des Fluges dann doch eher langweiliger ist. Hm. Wo wir gerade schon über das Tanken reden, reden wir doch mal über das Tanken. Wie funktioniert das? Wie muss ich das vorstellen? Also es gibt ja zwei Betankungssysteme, das von der Air Force und das von der Marine mit dem Trichter. Und wir haben das Trichter-Tanksystem hier. Genau. An der Phantom hatten wir das Boom-System. Wir mussten also immer an die amerikanischen Tanker gehen. Da fliegt man Formationen und der Boom-Operator, der hinten im Tanker sitzt, der führt dann über eine Klappe den Boom, also den Luftbetankungsschutzen, ein. Jetzt beim Eurofighter, beim Tornado ist das andere Prinzip. Da wird ein Korb hinterhergezogen und man fliegt mit dem Eurofighter in diesen Korb hinein, stößt den Schlauch ein Stück in den Tanker hinein und dann wird der Sprit freigegeben und wir können dann den Sprit aufnehmen in den Eurofighter. Mhm. Ist das anstrengend, konzentrationsmäßig da genau hinterher zu fliegen? Ja, das ist schon eine der anspruchsvollen Sachen, aber das lernt man in der Ausbildung, wenn man enge Formationen fliegt und da ist man dann gut vorbereitet, auch auf engen Formationsflug mit anderen Flugzeugen und dazu gehört auch dieses Tanken. Mhm. Ja, stimmt. Das ist eigentlich nicht anders, als wenn man ohne Schlauch Formations fliegt. Ja. Wir sollten mal ein bisschen drüber reden. Also wir haben in der Einführung schon grob diskutiert, wie hier, was die Aufgabe vom Verband hier ist. Ich denke, was Sinn macht, ist, dass wir mal vielleicht so einen typischen Einsatz, egal ob jetzt Übung oder Ernstfall, also Ernstfall im Sinne von Alarmstart, mal durchsprechen. Beginnen bei der Flugvorbereitung. Ja, wir befinden uns ja hier gerade auf der Alarmrotte. Wir sind 24 Stunden im Einsatz und so erfolgt auch der Schichtdienst der Flugzeugführer. Wir kommen also morgens um 7 hierher, dann übergibt uns die alte Schicht verschiedene Dinge hier. Erstmal den Klarstand der Luftfahrzeuge, ob die alle einsatzbereit sind. Dann wird mit der Technik abgesprochen, mit welchen Flugzeugen geflogen werden soll. Wir haben ja 4 Flugzeuge hier verfügbar, 2 Maschinen, die zum Fliegen geplant sind und 2 Ersatzmaschinen. Dann beginnt auch die Flugvorbereitung. Dazu gehört die navigatorische Vorbereitung, also Überprüfen möglicher Einschränkungen, die es an dem Tag gibt, an bestimmten Flugplätzen, dass meinetwegen das Radar nicht funktioniert oder dass wir bestimmte Gebiete vermeiden müssen, wenn wir fliegen, weil da vielleicht ein Segelfliegerwettbewerb stattfindet. Die sogenannten Notice to Airmen werden überprüft. Wenn wir dann schon einen Einsatzplan haben, was wir auch auf der Alarmrotte des Öfteren machen, also geplante Übungsflüge durchführen, dann wird die Missionsplanung gemacht. Dazu haben wir ein elektronisches System, wo unter anderem Dinge wie die Konfiguration der Luftfahrzeuge, also wie viel Außenlasten hängen dran, zum Beispiel, dass man mit einem Tank fliegt oder mit 3 Tanks. Dementsprechend wird dann die Route, wenn man zum Beispiel jetzt zur Unterstützung von Bomberflugzeugen wie dem Tornado in unserer Rolle fliegt, dann wird die Route geplant. Auch da müssen wieder mögliche Navigationswarnungen, Einschränkungen beachtet werden. Das Ganze wird dann auf eine Art USB-Stick gebrannt und den nehmen wir dann mit ins Flugzeug. Also die Daten können direkt übergeben werden an den Flieger. Ja. Okay. Mhm. Ja, dann haben wir entweder die Möglichkeit, dass wir einen geplanten Flug machen, also rechtzeitig rausgehen an den Flieger, den technischen Zustand nochmal überprüfen durch einen sogenannten Walkaround, also uns den Flieger nochmal anschauen, dann in aller Ruhe anlassen, die Systeme hochfahren und dann zur geplanten Startzeit in die Luft geben. Die andere Möglichkeit ist für eine Alarmrotte natürlich, dass wir ohne Vorwarnung alarmiert werden. Das kann im Rahmen eines scharfen Einsatzes, sogenannte Alpha-Scramble, erfolgen oder im Rahmen eines Trainings-Scrambles, sogenannter Tango-Scramble, dass hier das Alarmierungssystem ausgelöst wird, eine sehr laute Hupe, die wir hier im Bereich haben, das ist auch Tag und Nacht und aus allen Bereichen zu hören ist. Mhm. Und dann ist es das Ziel, innerhalb von 15 Minuten spätestens in der Luft zu sein. Mhm. Haben wir schon in der Einführung gesagt, das heißt, die Flugzeuge sind auch entsprechend betankt, vorbereitet, die Triebwerke vielleicht vorgewärmt, keine Ahnung, wie beim Diesel. Ja, das ist nicht mehr notwendig, okay. Aber die Maschinen sind überprüft, vollgetankt und man springt da nur rein, wirft das, die Hilfsturbine, sogenannte APU, Auxiliary Power Unit, an. Und sobald das hochgefahren ist und die ganzen Rechner im Eurofighter hochgefahren sind, kann man auch ganz schnell die Triebwerke dann anwerfen. Und wenn es zu keinen technischen Problemen kommt, kann man eigentlich nach 5 Minuten in der Regel schon losrollen. Inwieweit sind denn Dinge wie Anlassen und Hochfahren inzwischen automatisiert? Es gibt da einen Flugsimulator, nicht den von Microsoft, sondern einen, der die A10 simuliert und zwar wirklich extrem detailgenau. Und ich habe mir da mal so ein YouTube-Video angeguckt, wo dann der Mensch also bestimmt 35 Schalter umwirft, bis das Triebwerk mal läuft und bis die Avionik läuft. Ist das im Eurofighter auch noch so oder ist das weiter automatisiert? Also im Eurofighter ist diese sogenannte Mensch-Maschine-Schnittstelle sehr gelungen. Man muss also einfach nur, um den Flieger anzulassen, wesentlich weniger Schalter umlegen. Mhm. Es sind eigentlich höchstens 10 und man schiebt einfach den Gashebel dann nach vorn und dann laufen die Systeme automatisch hoch. Mhm. Okay. Wenn wir jetzt von so einem Scramble, Alpha oder Tango ausgehen, sind wir irgendwann in der Luft, wahrscheinlich auf einer standardisierten Höhe und Richtung, bis wir dann von wem gesagt bekommen, was wir tun müssen? Ja, also man bekommt schon am Boden die sogenannte Scramble Order. Mhm. Das ist dann, da wird einem der Grund gesagt, warum man gescrambled wird. In der Regel unsere scharfen Einsätze erfolgen, weil sich irgendein ziviles Flugzeug nicht mehr meldet. Und dann kriegt man schon am Boden unter Umständen erste Informationen darüber, zu welcher Airline er möglicherweise gehört und wo er sich ungefähr befindet. Mhm. Sobald wir hier gestartet sind, die Startfreigabe erfolgt ist, erfolgt die Übergabe der Kontrolle vom Turm hier in Neuburg, also unserem Tower Control, an die taktische Kontrolle. Das sind die Jägerleitoffiziere von den Jägerleitstellen, auch unter GCI, Ground Controlled Intercept, bekannt. Ah, ja. Mhm. Und die führen einen dann auf dem kürzesten und schnellsten Weg zu dem Luftziel. Und das Abfangen an sich, geht es dann mit dem bordeigenen Radar oder visuell? Man fängt also es hat ja nur eine bestimmte Reichweite. Ja. Solange man außerhalb dieser Reichweite ist, wird man von GCI geführt. Und sobald man mit den eigenen Sensoren, also über Datenlink oder über das eigene Bordradar, das Ziel aufgefasst hat, wird man in der Regel das Abfangen, also diesen Intercept, selbst kontrollieren, weil das dann doch genauer ist als das Bodenradar, was teilweise eine längere Zeit braucht, bis es den Update der Zielinformationen hat. Okay. Gibt es da eigentlich dann Datenaustausch auch zwischen den bodengebundenen Systemen und dem Flugzeug? Genau, also sogenannte Datenlink-Verbindung, Link 16 auch bekannt. Darüber werden Zieldaten auch ausgetauscht. Okay. Und wenn wir jetzt mal den Worst Case mal vergessen, wo Ihnen dann irgendjemand, wer auch immer, sagt, dass Sie das Ziel jetzt abschießen sollen, lassen wir das mal außen vor. Wenn jetzt, wie können Sie jemanden, den Sie da abfangen, dann dazu bewegen, das zu tun, was auch immer Sie von ihm wollen? Also wie läuft sowas? Mit dem reden, oder? Ja, da gibt es international vereinbarte Signale. Ich habe jetzt das Buch gerade nicht hier, okay. Aber die stehen auch auf den international üblichen Fliegerkarten, sind die sogar mit drauf. Das heißt, wenn man neben dem zivilen Flugzeug herfliegt und wackelt mit den Tragflächen, weiß er auch aufgrund seiner Ausbildung, dass er abgefangen ist und dass er den Weisungen der Luftwaffe zu folgen hat. Und dann quasi im Zweifelsfall hinterherfliegen und in der Regel läuft das so ab, wir fliegen nebenher und dann gibt es eine internationale Notfrequenz, auf der versucht man ihn zu kontaktieren. Und dass er sich halt zu melden hat. In der Regel war es nur ein technisches Problem oder einfach ein Versäumnis des Piloten, dass er nicht die richtige Frequenz gewählt hat. Mhm. Sobald der Funkkontakt mit der Flugsicherung wieder da ist, drehen wir dann ab und der Auftrag ist erledigt. Ansonsten wäre es natürlich, wenn die Situation noch unklar ist und er nicht in der Lage ist, sich zu melden, dass man erstmal für eine gewisse Zeit nebenher fliegt. Was es auch schon gegeben hat, dass die Alarmrotte Unterstützung in Notfällen leistet, wenn der zivile Flieger Probleme hat, möglicherweise nicht mehr selbst navigieren kann, dass man da noch nebenher fliegt oder ihn vielleicht auch führt, bis er dann sicher irgendwo landen kann. Mhm. Wo wir gerade über die Interaktion mit anderen Flugzeugen reden, wie gesagt, ich bin ja Segelflieger und ich mache mir immer so Gedanken, also wenn man unter der Woche fliegt, und man hört ein Militärflugzeug, dann ist es meistens schon vorbei und dann ist alles gut. Ich frage mich immer, ob Sie einen Segelflieger sehen würden und ob Sie eine Chance hätten auszuweichen. Ja, ich habe früher auch sehr viel Segelfliegen gemacht. Also ich weiß auch ungefähr, wo sich die Segelflieger am liebsten aufhalten und bei welcher Wetterlage. Ja. Und da sind wir schon ganz besonders aufmerksam und bekommen in der Regel auch die Informationen schon vorher, gerade wenn Segelflugwettbewerbe stattfinden, ja, dass wir diese Gebiete sowieso generell vermeiden. Ja. Und in der Regel fliegen wir auch über den Wolken und der Segelflieger hält sich ja. Bekanntermaßen an der Wolkenbasis gern auf. Ja. Ja. Und wir sehen sie je nach Ausstattung auf dem Radar und mit dem Auge natürlich erst kurz vorher. Ja. Mhm. Das ist dann manchmal schwierig, auch je nachdem, in welcher Fluglage sich der Segelflieger gerade befindet. Also wenn er jetzt uns seine große weiße Fläche zeigt, dann ist er schon auch deutlich zu sehen. Macht da Ihrer Erfahrung nach die leuchtrote Warnlackierung einen nennenswerten Unterschied, was die Sichtbarkeit von Segelfliegern angeht? Ja, das kann ich bestätigen, ja, weil gerade wenn Wolken noch am Himmel sind, weiß auf weiß, ist natürlich ein schlechter Hintergrund und da sind farblich markierte Flugzeuge doch besser zu sehen. Mhm. Reden wir mal ein bisschen über nochmal das Flugzeug aus Sicht des Piloten. Mhm. Also kurz die Rahmendaten, wie schnell, wie hoch? Ja, es ist natürlich immer ein bisschen komplizierter und abhängig vom Gewicht, von Temperaturen, aber man kann mit dem Eurofighter ungefähr 15 Kilometer hochfliegen. Der Eurofighter verfügt über ein hervorragendes Triebwerk und zusammen mit den neuen Werkstoffen, die schon in großem Umfang verwendet wurden bei dem Bau, hat der Eurofighter ein hervorragendes Schubgewichtsverhältnis und man kann sagen, man ist innerhalb einer Minute in 10 Kilometer Höhe und erreicht dann auch schnell Überschall. Mhm. Wow. Mhm. Und welche Rolle spielt Überschall im täglichen Betrieb? Ich weiß gar nicht, darf man über Deutschland überhaupt Überschall fliegen? Ja, darf man. Ah, okay. Allerdings nur in sehr großer Höhe, über 12 Kilometer. Ah. Über See, über der Nordsee, wo ich früher sehr viel geflogen bin, von Wittmund aus, ist das ein bisschen herabgesetzt. Da könnte man also tiefer fliegen. Und man übt es auch, aber es ist nur ein Teil des Einsatzspektrums. Also zum Beispiel der Luftnahkampf, wenn es darum geht, beispielsweise mit der Rakete oder mit der Kanone ein Luftziel zu bekämpfen, dann will man nicht Überschall fliegen, weil man dann nicht so wendig und manövrierfähig ist. Ja. Wie würde denn jetzt mal, also im klassischen Abfangfall, in Friedenszeiten wird nicht viel Luftkampf passieren, vermutlich gegen die 737 wäre das wahrscheinlich auch relativ langweilig. Wie muss man sich sowas vorstellen, weiß ich nicht, gegen, wer wäre heute denn der Luftkampfgegner? Was, auf welche potenziellen gegnerischen, nicht jetzt Nationen, sondern Flugzeuge, trainieren Sie? Ja, also da gibt es nicht einen bestimmten Typ, sondern letztendlich ist die Entwicklung ja ähnlich bei allen Kampfflugzeugen weltweit. Also die Flugzeuge werden immer manövrierfähiger, die Reichweite der Raketen wird auch immer größer und mit dieser Entwicklung geht man einfach mit. Man schaut, was so auf dem Markt ist, weltweit, und versucht natürlich immer einen hohen Ausbildungsstandard zu halten, dass man gegen jede mögliche potenzielle Bedrohung überleben könnte und auch bestehen könnte. Also vor 10, 20 Jahren war die Hauptbedrohung eine Infrarotrakete kürzerer Reichweite und man hat halt Taktiken dagegen trainiert. Heutzutage ist weit verbreitet natürlich eine radargelenkte Rakete mit sehr großer Reichweite und dementsprechend werden die Taktiken angepasst und trainiert, um gegen diese möglichen Bedrohungen, woher auch immer, das wird nicht genauer spezifiziert, weil kann man ja heutzutage auch schwer sagen, in welchem Einsatz mal die Luftwaffe vielleicht stehen wird, in einem Jahr oder auch in 10 Jahren, und deswegen versuchen wir einfach einen hohen Ausbildungsstand über das gesamte Spektrum zu erhalten. Mhm. Welche Sensorik steht Ihnen da zur Verfügung dann, wenn wir jetzt gerade mal so eher mittlere Entfernungen annehmen? Ja, also verschiedene Sensoren. Der Eurofighter hat auch als erstes Kampfflugzeug die sogenannte Sensor Fusion als Konzept. Das heißt, von verschiedenen Sensoren werden die Informationen verarbeitet und dann zu einem einzigen Lagebild fusioniert. Also da stehen zur Verfügung der Datenlink, also Informationen von anderen Systemen am Boden und in der Luft, AVAX oder andere Kampfflugzeuge, das eigene Bordradar, das Defensivsystem, was also einfach die Radar, die elektromagnetische Strahlung von anderen Systemen, sei es aus der Luft, also anderen Kampfflugzeugen oder auch vom Boden, auswertet und darstellt. Und all diese Informationen werden auf unserem taktischen Display dann dargestellt. Spielt der klassische Dogfight, ja, üben muss man das, weil das wahrscheinlich das fliegerisch anspruchsvollste ist, oder? Im Vergleich zu was? Im Vergleich zu, ich sehe meinen Feind auf 40 Kilometer Reichweite, drücke auf den Knopf und irgendwann ist das Pünktchen auf dem Radarbildschirm weg. Also, oder? Also, wo liegt heutzutage der Schwerpunkt in der Ausbildung? Also, die körperliche Beanspruchung ist natürlich in diesem Luftnahkampf größer, weil man da über längere Zeit Belastungen von 7, 8 bis 9 G hat. Das hat man in diesem sogenannten BVR-Luftkampf, ja. Beyond Visual Range, natürlich nicht über so lange Zeit. Aber es ist auch anspruchsvoll, wenn man den Gegner nicht mit eigenen Augen sieht und dann die verschiedenen vielfältigen Informationen, die vielleicht auch noch unter Einfluss von Störern sind und in verschiedenen Höhenbereichen sind, das Szenario vielleicht noch komplexer angelegt ist mit neutralen Flugzeugen, die auch noch mit im Luftraum unterwegs sind. Also ich würde nicht sagen, dass es weniger anspruchsvoll ist. Im Gegenteil, also das alles, diese sogenannte Situational Awareness, also die Situation zu analysieren und das inzwischen jetzt allein im Cockpit. Früher hatte man ja einen zweiten Mann dazu. Das ist also nicht weniger anspruchsvoll als der Luftnahkampf. Aber vielleicht eben fliegerisch weniger und dafür mental mehr. Ja, also diese fliegerische Finesse, wie bei älteren Flugzeugen, ist bei einem digitalen Flieger sowieso nicht mehr so gefragt. Ich kann das Flugzeug ja nicht überziehen. Es hat eine automatische Überziehwarnung und es ist eine komplett elektronische Steuerung. Also irgendwann nimmt mir der Computer auch den Flieger aus der Hand und bringt den Flieger wieder in so eine Fluglage, dass er sicher weiterfliegen kann. Das ist ja bei einer Phantom oder beim Tornado nicht so. Da bin ich ja sehr schnell in kritische Flugzustände gekommen, wenn ich da nicht aufgepasst habe. Also das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Im Vordergrund steht mehr jetzt als Anspruch an den Piloten, das Management der ganzen Sensoren und der Informationen und dann in einem anspruchsvollen taktischen Szenario da zu bestehen. Nimmt es jemand, der sich selber möglicherweise vor allem erstmal als Pilot sieht, nimmt es einem einen Flugspaß? Oder sagt man, naja gut, weiß ich nicht, wie beim Segelfliegen, gibt es jetzt auch ein GPS, braucht man keine Karte mehr wie früher. Wie stellt sich das da so in der eigenen Wahrnehmung? Also mir jetzt mit meiner Erfahrung, ich sehne mich nicht danach zurück, mit Karte und Kompass rumfliegen zu müssen und in meinem Cockpit nur einen Zeiger gehabt zu haben. Also ich genieße das, dass man wesentlich mehr Informationen hat und auch mehr Automatisierung hat. Und dann eben Kapazität frei wird für unsere eigentliche Aufgabe, die ja nicht ist einfach nur Fluglärm zu machen oder Kreise in die Luft zu fliegen, sondern bestimmte Objekte zu schützen oder militärische taktische Aufträge durchzuführen und den Gegner zu finden und zu identifizieren und wenn nötig zu bekämpfen. Ja. Ist das auch die, sagen wir mal, Begründung oder Rechtfertigung dafür, dass es jetzt eben ein Einsitzer geworden ist und keine zwei Piloten mehr im Cockpit sitzen, verglichen mit der Phantom? Genau, also diese zunehmende Automatisierung hat den Piloten von vielen Aufgaben entlastet, gerade was eben die manuelle fliegerische Fertigkeit war, dass man immer trimmen musste und vieles noch manuell bedienen musste. Das nimmt einem jetzt der Computer ab, beziehungsweise ich habe solche Funktionen wie die Spracheingabe, was mir eben das erleichtert und dann eben die Kapazität freimacht, um sich mehr um die taktische Lage zu kümmern. Aus Ihrer Wahrnehmung hat sich die Gesamtarbeitsbelastung von zwei Piloten, alte Systeme, auf jetzt nur noch ein Pilot und höhere Automatisierung, hat sich das eher erhöht, verringert, ist gleich geblieben, gefühltermaßen? Es ist mindestens gleich geblieben und da das Flugzeug aber auch viel mehr Informationen gibt, logischerweise mit diesen Sensoren, Defensive Aid System und Data Link, ist es auch anspruchsvoller geworden, würde ich sagen. Eine Eigenschaft, die der Eurofighter ja besitzt, ist die Möglichkeit, bei hohem Anstellwinkel in so pseudo-überzogenem Flugzustand rumzufliegen. Nee, also da er keine Schubvektorsteuerung hat, ist er nicht in der Lage im überzogenen Flugzustand. Er ist aerodynamisch so ausgelegt, dass er sehr hohe Anstellwinkel noch fliegen kann. Ja? Genau. Okay. Was hat das, andersrum, hat die Fähigkeit, dieses zu tun, eine Folge für die Art der Manöver, die man dann im Nahkampf potenziell fliegt? Ja, ich bin natürlich wesentlich wendiger. Also ich gegen Flugzeuge der zweiten, dritten Generation, Phantom zum Beispiel, bin ich sehr schnell in der Lage, in einen Bereich zu kommen, um simuliert meine Waffen auszulösen. Mhm. Da der Eurofighter eben wesentlich wendiger ist, ich dadurch kleineren Kurvenradius habe, eine höhere Turnrate, wie man so sagt. Also ich sehr schnell mit meiner Kanone oder Rakete, die ich einsetzen möchte, in einen Bereich komme, wo ich sie einsetzen könnte. Und das wird sich natürlich noch verstärken, wenn wir den Helm auch integrieren, was mhm. jetzt demnächst geplant ist, wo ich also auch mit dem Helm noch meine Waffen assignieren kann und dadurch nochmal einen Vorteil in einem Luftkampf habe. Mhm. Wir haben vorhin, als wir uns das Cockpit angeguckt haben, auf dieses HOTAS-Prinzip, Hands on Throttle and Stick, haben wir erwähnt, wie lange braucht man, bis das einem in Fleisch und Blut übergegangen ist? Also ich würde behaupten, da ist man nie fertig. Mhm. Also es gibt sicher Phasen, wo man einen hohen Ausbildungsstand hat. Sicher gerade auch jüngere Leute am Anfang der Ausbildung, dann ist man ja nicht nur Pilot, sondern auch Soldat, insbesondere für mich, der auch in Stäben tätig ist. Ja. Da muss man also immer sehr viel üben. Dazu benutzen wir im Geschwader hier in Neuburg ganz besonders unseren Flugsimulator, mhm. Der ein vernetztes System ist, wo original Hard- und Software installiert ist, um da immer einen hohen Ausbildungsstand zu halten. Ist das ein bewegter Simulator oder ist der? Also er gibt einem das Gefühl, dass man sich bewegt. Also er ist nicht mehr wie ältere Simulatoren hydraulisch. Ja. Aufgehängt und in Bewegung. Davon ist man abgekommen in der Simulation, sondern man hat 360 Grad Kuppel um sich, also hat visuell komplett den Eindruck, dass man in der Luft ist. Und das wird noch verstärkt durch ein Motion Simulation System. Das ist der Sitz, der dann noch aktiviert wird, mhm. dass man von unten Druck bekommt und dann eigentlich nach 5, spätestens 10 Minuten, wenn man da drin sitzt, vergisst eigentlich, dass man noch am Boden ist. Ja, ich war mal in einem Schiffssimulator, wo dann Seegang simuliert wurde und man hält sich tatsächlich fest, dass sich nichts bewegt. Das heißt, bei dem Simulator geht es dann eben insbesondere auch darum, die Systembedienung einzuüben. Genau, und das Ganze kann man vernetzt machen. Also man kann in den zweiten Simulator noch einen anderen Mann setzen, der entweder im Rahmen der eigenen Kräfte, also sogenanntes Two-Ship-Konzept fliegt, oder dass man auch einen simulierten Gegner da reinsetzt und dann gegeneinander fliegen kann. Ja. Sie haben gerade Ausbildung schon angesprochen. Sie haben ja vorher die Phantom schon geflogen. Das heißt, bei Ihnen war das eine Umschulung. Wie stellt man sich das vor? 10 Platzrunden mit Lehrer, 10 ohne? Oder was? Das geht relativ schnell. Also man hat 3 Flüge mit Lehrer und der vierte ist schon allein und der fünfte ist schon der Überprüfungsflug. Wow, okay. Und danach bekommt man seinen Flugschein für einen Eurofighter, aber dann folgen nochmal so, kann sagen, 15 bis 20 Flüge, wo nochmal eine taktische Weiterbildung gemacht wird. Ah, okay, also man unterscheidet quasi zwischen, ich beherrsche das Flugzeug und ich weiß, wie ich damit umgehe. Okay. Und das Zweitere, findet das dann hier beim Verband statt oder ist das auch in Lage dann? Die ersten Jahre wurde es nur in Lage gemacht. Seit letztem Jahr haben wir auch in Neuburg hier Umschulungen für das Nörwendische Geschwader, das Jabo G31, durchgeführt, um Lage etwas zu entlasten, die halt hauptsächlich Fluglehrerausbildung machen und die Anfänger, also jungen Piloten aus Amerika abnehmen und da die Anfangsausbildung, die natürlich wesentlich länger dauert, also über die von mir angesprochenen 20 Flüge hinaus, es sind circa 50 Flüge und noch mehr Simulator-Missions und eine intensivere theoretische Ausbildung als jetzt für erfahrene Tornado- oder Phantom-Piloten. Ja. Mit was beginnt der Fußgänger, wenn er Eurofighter-Pilot werden möchte? Was fliegt er als erstes? Also nachdem er dieses Screening, den Auswahlprozess absolviert hat, wo bestimmte Simulator-Tests gefragt sind und nach absolvierter militärischer Ausbildung oder möglicherweise auch Studium, beginnt die fliegerische Ausbildung in Amerika. Das ist eine gemeinsame Ausbildungsstätte mit der Lufthansa in Phoenix auf der Grob, also einmotorige Propellermaschine. Mhm. Da fliegt er ca. 20 Stunden. Danach geht es direkt zum sogenannten NJIP, Euro-NATO Joint Jet Pilot Training in Wichita Falls in Texas. Mhm. Da habe ich früher noch die T-37, das war ein kleiner Strahltrainer, geflogen. Hat man inzwischen umgestellt auf, das ist ein amerikanisches Modell von der Pilatus PC-9, das sogenannte JPETS oder Texan auch genannt, also eine kleine Turboprop-Trainermaschine, zweisitzig. Und danach, nach einem halben Jahr circa, geht es auf die T-38, die jetzt auch modernisiert ist, schon auf Glascockpit und moderne Avionik. Mhm. Und da fliegt man nochmal circa ein halbes Jahr. Und dann bekommt man die lang ersehnte Schwinge dann angeheftet. Mhm. Und dann wird entschieden, ob man Richtung Tornado oder Eurofighter geht. Genau, am Ende der Ausbildung wird das entschieden. Dann erfolgt auch noch in Wichita Falls eine sogenannte Introduction in Fighter Fundamentals. Fliegt man auch auf der T-38, aber schon erste taktische Ausbildungsinhalte, bevor man dann entweder nach Holloman zur Tornado-Ausbildung geht oder nach Rostock-Lage jetzt zur Eurofighter-Ausbildung. Mhm. Okay. Wir haben vorhin, habe ich vorhin gefragt, ob man bei dem Nebel hier fliegen kann. Und ja, kann man. Aber ich hatte den Eindruck bekommen, dass der Flieger kein ILS hat. Also sprich Instrumentenlandesystem. Gibt es sowas? Der Eindruck ist falsch. Okay. Der Flieger hat es. Also das System steht ja am Boden und ja, der Flieger ist in der Lage, es zu empfangen und mit diesem System zu landen. Allerdings haben wir in Neuburg noch kein ILS am Boden eingerüstet. Ah, okay. Das ist erst für die nächsten Jahre geplant. Okay. Aber zum Beispiel in Ingolstadt oder auch in Rostock-Lage, wo dieses System am Boden vorhanden ist, können wir auch damit landen und Anflüge üben. Das heißt, wenn Sie hier starten und zieht hinterher der Nebel zu, landen Sie im schlimmsten Fall in Ingolstadt? Ja, das ist die Möglichkeit wäre da, obwohl natürlich in der Regel, wenn das Wetter hier schlecht ist, auch in Ingolstadt ja, schlecht ist, wir dann eher Ausweichflugplätze im Rheinland haben oder Lechfeld im Allgäu. Ja. Wir haben aber nach wie vor noch unser sogenanntes Precision Approach Radar, das PAR. Mhm. Und das ist ein ähnliches Prinzip wie das ILS, nur dass am Boden ein Controller sitzt, der uns die Hinweise gibt und nicht wie das Kreuz, was man sonst in der Anzeige hat, den man hinterherfliegt beim ILS, sondern wir werden auf dem Gleitpfad und auf dem Kurs gehalten durch die Anweisung des PAR-Controllers, so nennt man ihn, also Anflugkontrolle vom Boden. Ja. Viele taktische Manöver finden ja in Formation statt, üblicherweise glaube ich eine Zweierformation. Klar, Arbeitsteilung, gegenseitig schützen, denke ich, ist offensichtlich warum. Was ich immer nicht verstanden habe, ist, warum teilweise schon in Formation gestartet wird und auch in Formation gelandet wird. Wird es hier auch gemacht? Also hier wird es nicht gemacht, weil da gibt es ein bestimmtes Minimum an Startbahnbreite, ja, was man braucht. Aber in Lage, wenn Sie da hingehen, werden Sie es öfter sehen, weil die Startbahn dort breiter ist. Da gab es eigentlich zwei Aspekte. Also einmal sollte es auch eine gewisse Konfidenz, also eine Sicherheit der Piloten im engen Verbandsflug geben. Also das übt man halt auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, damit man dann, wenn man es braucht, bei schlechtem Wetter es auch zur Verfügung hat. Dadurch habe ich die Chance, schneller Flugzeuge rauszukriegen, statt so, wenn ich einen nach dem anderen. Also hätte man da einen taktischen Grund. Und das heißt, früher war das natürlich sehr verbreitet, als nicht alle Flugzeuge über das entsprechende Luft-Luft-Radar verfügten. Für uns ist es jetzt kein Problem, weil wir starten, fliegen dem anderen hinterher und haben sofort die Information über unser Bordradar, wo ist der andere. Ach so, und sobald ich dann oben aus den Wolken raus bin, kann ich zu dem anderen aufschließen. Ja. Das heißt, aus Sicht des Controllers am Boden ist diese Two-Ship quasi ein Flugzeug und muss nur einmal gemanagt werden. Genau. Ja. Okay, so rum, das macht Sinn, ja. Letzte Frage. Wir haben vorhin angefangen mit einem Ablauf eines typischen Einsatzes. Wir haben uns über die Vorbereitung Gedanken gemacht. Es gibt vermutlich auch eine Nachbereitung. Genau, dann setzen wir uns wieder an unser Mission Support System, wie wir es nennen. Dann schieben wir unseren USB-Stick, auf dem wir vorher unsere Planungsinformationen draufgebrannt haben. Der zeichnet im Flug auch alle Informationen auf, was unsere Displays angezeigt haben, wo unser Flugweg lang ging, wie wir simuliert Waffen ausgelöst haben und auch zeichnet unter anderem auch die Kamera von aus dem Cockpit heraus auf, sogenannte Head-Up-Display, wo ich dann also auch auswerten kann im Luftnahkampf, wie nah und in welcher Position habe ich mich zu dem anderen befunden und ich genau schauen kann auch, welche Waffen hätte ich ausgelöst und hätte ich die in den richtigen Parametern ausgelöst und hätte damit das Ziel treffen können. Das heißt also, man hat wirklich die Chance, so einen Flug auch detailliert mit Kollegen, mit dem Fluglehrer, mit wem auch immer dann nachzubesprechen. Genau, das ist auch wichtig. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Flugdurchführung, dass man danach genau analysiert, was hat stattgefunden, sind wir die Taktik so geflogen, wie wir es geplant hatten? Wenn nein, warum nicht? Oder hat die Taktik nicht funktioniert? Dass man dann also lernt daraus und die Dinge auch weiterentwickeln kann. Ja. Allerletzte Frage. Wenn Sie Luftkampf üben, immer gegen andere Eurofighter oder gibt es da Absprachen mit anderen Bundeswehr- oder NATO-Einheiten, wo sie da mal dann auch gegen andere... Die gibt es auch. Also okay. Das ist auch, wir sprechen von diesem Building Block, also man fängt an, fliegt allein, lernt erstmal nur das Geradeausfliegen, das Starten, das Landen, das Abhandeln von Notverfahren und dann geht es weiter, dann fliegt man zu zweit, erstmal nur eine Basisformation, das wird dann immer anspruchsvoller, dass man zu zweit also bis in diesen Luftnahkampf auch im hohen G-Bereich geht. Dann kommt ein zweites Flugzeug dazu, dass man sich unterstützt gegen einen sogenannten 2v1-Flüge. Und das wird dann immer weiter ausgebaut, 2v2, dann bis zu einem Einsatz von 4 eigenen Flugzeugen gegen bis zu 8 gegnerischen Flugzeugen. Da nutzt man natürlich auch die anderen Verbände mit dazu, lädt man sich gegenseitig ein zu Übungsvorhaben. Und das kulminiert dann in diesen großen Übungen wie Tactical Leadership Programm jetzt in Spanien inzwischen oder die Flag Exercises, die wir in Europa, in Holland haben, zum Beispiel die Frisian Flag oder nächstes Jahr in Amerika die Red Flag Exercise oder auch bekannt in Kanada die Maple Flag Exercise. Und das ist dann das Trainingsszenario, was dem Einsatz am nahesten kommt. Also wo ich wirklich auch anhand von aktuellen Szenarien Übungen fliege mit bis zu 60, 80 Flugzeugen mit Unterstützungsflugzeugen, Tankern, Airbags, die sind dann alle mit dabei. Und dann dauert die Vorbereitung, die ich angesprochen habe, die bei uns vielleicht 1-2 Stunden dauert, die dauert dann schon mal einen halben Tag oder auch einen Tag und das gleiche auch für die Nachbereitung. Also dass man da manchmal für eine Mission bis zu 2 Tage beschäftigt ist, von der Vorbereitung bis zum Abschluss der Nachbereitung. Und schon mal gegen eine F-16 oder eine F-18 oder eine F-22 geflogen? Im Eurofighter noch nicht. Ich hatte persönlich noch nicht das Glück, aber viele meiner Kameraden. Und da war es doch schön, nach den Jahren auf der Phantom, wo man immer neidisch auf die moderneren Flugzeuge geguckt hat, auch mal von einem F-16-Piloten zu hören, ja, ihr habt ja das bessere Flugzeug, deswegen habt ihr auch besser ausgesehen. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, gern geschehen. Das nächste Gespräch dreht sich um Avionik. Avionik ist die quasi Elektronik im Flugzeug. Und beim Eurofighter ist das natürlich ein entsprechend wesentlicher Bestandteil und daher eben auch nochmal ein separates Gespräch. Ja, also ich bin der Staatsfeldwebel Uwe Schiller, komme hier aus dem JG 74 Neuburg, bin seit 2002 hier im Verband, habe vor Einführung des Eurofighters 2006 an der F4 Phantom als Funker gearbeitet. Und bin jetzt Nachprüfer im Fachgebiet Hochfrequenztechnik Eurofighter, also in der Avionikbranche tätig. Mhm. Mein Eindruck ist immer, dass die Avionik bei dem Flieger eigentlich das Spannende ist sozusagen. Fliegen tut es mehr oder weniger von selber aus Sicht des Piloten, aber die Systeme, die das Flugzeug dem Piloten zur Verfügung stellt, sind halt vielfältiger als bei vielen anderen Flugzeugen. Der Eindruck, stimmt der so? Das ist korrekt. Also die komplette Avionik kann man jetzt so umschreiben. Im alten Waffensystem Phantom gab es halt abgegrenzte Bereiche, also Kommunikation, Freund-Feind, Radar, Bewaffnung. In der Komponente Avionik Eurofighter kann man davon nicht mehr von Einzelkomponenten reden. Da reden wir jetzt von systemübergreifend. Also sprich, mein System geht in Navigation mit rein, in die Waffenanlage mit rein, in die Flugregelanlage mit rein und umgekehrt natürlich genauso. Mhm. Die Idee wäre jetzt, dass wir einfach die verschiedenen Sensoren und Aspekte da mal ein bisschen durchsprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch für meine Hörer dann der interessanteste Teil ist, weil doch viele also ein bisschen so ein Computerless-Hintergrund so ein bisschen haben und da alles, was mit Elektronik und diesem ganzen Thema zu tun hat, sicherlich spannend ist. Ich habe das mal versucht, ein bisschen zu strukturieren hier und vielleicht unterscheiden wir mal zwischen passiven und aktiven Sensoren, oder? So im Überblick mal. Ja, wir reden... Also einmal von Unterstützungsmaßnahmen und einmal also Supportmaßnahmen und einmal von aktiven Systemen. Radar ist natürlich unser Hauptsensor, ist im Endeffekt das Nachfolgegerät des britischen Harrier, hieß damals Blue Vixen Radar und ist halt nur eine Weiterentwicklung um einen Kanal mehr, kann wesentlich mehr, ist ein voll digitales Gerät und hat Radarbetriebsarten, also die kann ich mir nicht merken, von der Anzahl her. Okay. Also ich arbeite mit maximal 3-4 Betriebsarten und wenn man sich den Verzeichnisbaum des Radars mal anguckt, also wir sind da im Bereich so von 50 bis 70 Betriebsarten. Was heißt denn Betriebsart? Betriebsart ist zum Beispiel Luftboden. Mhm. Ich kann Kartendarstellung machen, ich kann visuell identifizieren, also sprich, ich leuchte ihn mal an und kriege halt Art eines Wärmebild, sage ich mal, nicht Wärmebild, also ja, ein Radarbild, und aufgrund dieser Signatur kann ich sagen, der Mann fliegt dieses Flugzeug vor mir. Mhm. Okay. Wobei der Endausbau des Radars ist noch nicht erreicht, der wird irgendwann 2025 mit der Auslieferung der letzten Eurofighter, dann ist das Radar wirklich die eierlegende Wollmilchsau, sag ich mal. Okay. Gibt es da irgendwelche nicht geheimen Zahlen bezüglich Reichweite oder anderer Leistungsdaten? Reichweite ist eingestuft, Leistungsdaten dito. Ich sag mal so, wer einen groben Überblick haben soll, der soll bei Wikipedia nachlesen. Okay. Das, was da drin steht, grenzt im groben Bereich das Radar ab. Okay. Und die Daten, die da drin stehen, das sind eigentlich allgemein übliche Daten. Ich kann mir das Radar der F-15 angucken, der F-16, der F-18, jetzt vom Eurofighter. Ja. Also es wird das Rad nicht überall neu erfunden. Ne? Okay. Und ist das eine mechanisch geschwenkte Antenne? Oder noch ja. Es war mal angedacht, im Rahmen der Tranche 3A denn die Phase-Array-Antenne einzuführen. Ja. Und so viel wie ich weiß, ist da jetzt Indien auch ganz groß drin. Okay. Das Radar an sich ist der Hauptbestandteil oder das Wichtigste? Nein. Nicht? Also wir haben noch wesentlich mehr Sensoren, die allerdings jetzt in der deutschen Luftwaffe nicht genutzt werden. Das wäre zum Beispiel das FLIR, also Forward Looking Infrared, also auch IRST genannt, Infrarot Sargent Track. Hatten wir mal in einer Maschine zur Erprobung, auch für eine Verkaufsveranstaltung in der Schweiz, hatten wir es eingerüstet. Die Fliegende findet es gut, aber die Beschaffung steht in den Sternen. Okay. Ist ein rein passiver Sensor, das FLIR. Und je nach Witterungsbedingungen zwischen 5 bis 50 nautische Meilen Reichweite. Okay. Also bewölkter Himmel ist natürlich nicht gut für Wärmebilder. Ja. Also ein blauer Himmel ist das Ideale. Ich meine, der Nachteil an dem Radar ist ja, dass es aktiv Strahlung absendet, die natürlich auch von jemand, der einem nicht so positiv gesonnen ist, erkannt werden kann. Und dann mache ich mich natürlich sichtbar als Flugzeug. Ja, ich mache mich sichtbar, aber ich sag mal so, die Technologie des Radars ist so, ich habe das Verfahren Pulskompression, nennt sich das. Okay. Also sprich, ich jage nicht 20, 30, 40 Kilowatt Energie in einen Impuls raus. Ich jage einen kleinen Impuls raus, der energiedichter ist, aber länger ist. Also sogenannte Komprimierung. Mhm. Damit ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit gering, obwohl ich dieselbe Reichweite habe. Okay, also. Wenn ich früher für 160 nautische Meilen 100 Kilowatt gebraucht habe, komme ich jetzt mit 10 aus. Okay. Und dementsprechend, wenn einer in 100 nautische Meilen auf seinen Radarwarner guckt, der sieht das Radar halt nicht. Da gibt es diesen Begriff Low Probability of Intercept Radar. Wäre das so eins? Genau, das ist das sogenannte LPI. Ja, genau. Aus Sicht des Piloten, wir haben ja gerade schon mit einem geredet, ist es aber so, dass mehr oder weniger die gleiche Information auf meinem Schirm von potenziell zumindest verschiedenen Sensoren kommen könnte. Ja, das nennt sich dann Sensor Fusion. Ja. Das sind dann halt unser System, was alles im Attack-System zusammenläuft. Da hätte ich dann zum Beispiel die Sensoren Freund-Feind. Ich hätte dann über einen Datenlink, über den Link 16, über MITS, könnte ich mir zum Beispiel ein Lagebild von AVAX darstellen lassen als Radarbild. Ich schalte mein Radar halt in Standby, ich leuchte nicht. Nutze das Radarbild der AVAX und feuer meine AMRAAM entsprechend auf das Ziel, was die AVAX mir zuweist. Ja, AMRAAM vielleicht. Die kurz. Mittelstreckenrakete, also AIM 120. Ja, Nachfolge von der Sparrow. Ja, nur halt mit einem aktiven Kopf und eine sogenannte Fire-and-Forget-Waffe. Ja. Also abschließen, wenn die Killzone erreicht ist, dann keine Chance. Ja, vielleicht da auch als Kontext, beim Vorgänger war es eben so, die hatte einen passiven Radarsucher, sprich man musste, das Flugzeug musste leuchten und die Rakete hat nur das Echo aufgefangen. Genau. Das ist natürlich blöd. Jo. Sie haben gerade schon von MITS bzw. Link 16 geredet. Das ist ein Datenaustausch zwischen wem? Das ist im Endeffekt ein Datenaustausch, ähnlich, wie sage ich es jetzt? Im Handyzeitalter sage ich dazu, ich verschicke eine MMS, sage ich mal. Ne? Ja. Sprich, das, was ich sehe mit meiner Kamera, fotografiere ich und schicke es einen anderen rüber und der weiß haargenau, was dort vor Ort los ist. Jetzt wirklich im Sinne von Kamera oder im Sinne von beliebigen Sensoren? Im Sinne von beliebigen Sensoren und als kleines Gadget dabei noch sogenannte Freetext-Funktionen. Also ich kann dem anderen auch noch gleich eine SMS schicken. Okay. Also Freetext-Funktion, also sprich, er kann dann von der AVAX, wie schon gesagt, man will ja nicht dauernd leuchten, also mit Sendern. Ja. Ich nehme unter Link 16 nämlich halt, ich schicke Ihnen eine Message, wo drin steht, Bingo. Das heißt für ihn, dein Sprit ist alle, kehr um. Ja, ja, so, ja. Mit dieser kurzen Message, die wird natürlich dann digital übertragen, wie beim Handy, ähnlich wie beim Handy. Verschlüsselt, denke ich mal. Verschlüsselt, Frequenzsprungverfahren, also abhörsicher. Ja. Und er kriegt halt oben nur den Schriftzug in Laufschrift im Head-Up oben. Mhm. Bingo. So, und dann weiß er, okay, ich muss umdrehen. Oder sollte zwar eigentlich selber wissen, aber... ja. Und ist das nur zwischen AVAX? Nein, ich kann natürlich auch in Anführungsstrichen AVAX spielen. Mhm. Also sprich, ich zeichne Daten auf, schicke die zu einer AVAX, die AVAX schickt sie dann an den nächsten weiter, beziehungsweise mein Counterpart ist meine Relaisstation. Mhm. Also ich nehme die Daten auf, mein Counterpart, der 50 Meilen neben mir ist, schickt die dann weiter. Das heißt also, taktisch gesehen würde es zum Beispiel dann eben reichen, wenn einer der beiden das Radar anmacht. Richtig. Und der andere, der doch erheblich weit weg ist, wird eben nicht gesehen. So praktisch durchgeführt beim letzten Amram-Schießen in Schottland. Mhm. Okay. Also einer macht Lock-on, ja, und der zweite kriegt über den Datenlink die Daten und feuert die Amram auf das Ziel. Das heißt, die Rakete kann auch auf per Link 16 übertragene Zieldaten. Richtig. Das ist natürlich schon nützlich. Ja. Das gab es ja zum Beispiel meines Wissens in der Generation F-15, 16, 18 noch nicht. Jein. Ich sage extra jein, weil bei den Amerikanern ist das Link 16 das sogenannte Lead-Hits. Mhm. Also bei uns heißt es MITS und dort heißt es Lead-Hits oder TADIL, also hier taktisch der Datenlink halt. Ja, ja. Und wird eigentlich schon, also die Anfangszeit war die F-14, wo es schon eingeführt wurde, nur halt mit dem Umfang der Daten. Ja. Also ich kann, wie schon gesagt, ich kann Karten verschicken, ich kann Bilder verschicken. Damals war es halt so, ich habe halt nur Messages oder Zielkoordinaten übertragen. Ne? Ja. Also das ist weiter ausbaufähig, wobei jetzt Link 16 eigentlich der Endausbau ist. Mhm. Die Marine hat zum Beispiel Link 11. Okay. Die hat es auch. Also und mit Link 11 und Link 16 ist kompatibel. Mhm. Ergo, wenn meine AVAX mir ein Flugzeug meldet, schicke ich es rüber und die Fregatte unten sieht es auf dem Radarschirm, ohne selbst das Radar on zu haben, dass die dann halt meinetwegen ihre See-Luftrakete ins Ziel steuern können. Wer spielt da sonst noch mit? Außer Geschichten wie Joint Stars dann für Bodenziele oder nur ist das eine reine Luftgeschichte? Die FLARAC hängt mit drin, also die komplette Marine, Marineaufklärer und in Zukunft dann halt die Raketenabwehr an sich, also hier dieses MEATS oder wie es auch immer mal heißen mag. Spielt dann alles im großen Szenario, ist das denn? Das nennt sich denn hier Link-16-Szenario. Also wenn man sich da mal die Hochglanzprospekte anguckt, wie es mal funktionieren soll, das ist dann halt ein Verbund. Man sitzt dann wirklich nur noch vorm Bildschirm und klickt drauf und der andere kriegt die Message, Kill. Ein anderes System, oder eine andere Art von System, die beim Eurofighter, glaube ich, auch groß geschrieben wird, ist das ganze Thema ESM, ECM, also dieses ich mache mich schwerer zu treffen, indem ich aktiv gegen andere Sensoren vorgehe, kann man das so zusammenfassen? Ja, wobei man bei ECM unterscheiden muss, was früher war und was jetzt aktuell Stand der Technik ist. Also früher war es so, ich werde angeleuchtet von einem Radar und ich butter Energie raus, dass dem Hören und Sehen vergeht. Also ich mache ihn dicht. Mhm. Das war so Stand Vietnamkrieg, Irakkrieg und alles. Mhm. Gegenwärtiger Stand ist, ich will ja nicht den anderen auch noch zeigen, dass ich jetzt leuchte. Ja. Also mache ich das denn auf dem, ohne jetzt was Geheimes zu sagen, auf dem Zehntel Grad genau. Also gerichtet. Gerichtet. Ja. So, ergo, ich strahle ab in eine Richtung, der wird gestört und der andere kriegt es nicht mit, dass sein Counterpart gestört wird. Mhm. Also das ist jetzt der Stand der Technik, wobei wir unterscheiden müssen zwischen Countermeasure, also ECM, ja, und ESM. Das ist dann Support Measurements. Okay, also ECM ist klar, gegen Boden, ja, Radar. Wobei, oder? ESM ist dann halt zum Beispiel die Anzeige Radarwarn. Ach so. Also wo ich dann angezeigt kriege, der leuchtet mich jetzt an, der stört mich. Ja. Und dann halt die Countermeasure sind dann halt die Maßnahmen. Ich kann auch sagen ECCM, also Countermeasure dazu. Ja. Ja. Mein ESM empfängt, mein ECM reagiert und macht Countermeasure auf die ECM-Maßnahmen des Flugzeuges oder je nachdem, was mich da anleuchtet. Da kann man dann eigentlich auch prinzipiell beliebig viele Cs einführen, ne? Auf jede Countermeasure wird es eine Counter-Counter geben. Genau. Das ist halt ein, wie sag ich mal so, ein technologisches Hochrüsten. Ja. Wobei, da gibt es so einen netten Beitrag bei den Österreichern auf airpower.at. Sollte man sich vielleicht mal angucken. Darf ich verlinken? ESM, ECM. Erster Eintrag von der Seite ist, bei ECM, ESM, Eurofighter, da werden die Augen schmal und die Lippen zu. kann man sich mal durchlesen. Also ich habe es auch getan, wobei es sehr oberflächlich betrachtet wird, weil, wie schon gesagt, die ganzen Daten sind alle eingestuft. Ja, klar. Frequenzbereiche. Ja. Bloß wer weiß, wie die Frequenzen von der Radargeräte, von den Flugzeugen sind, der weiß auch, in welchem Bereich ECM, ESM funktioniert. Muss ja. Ja, genau. Was haben wir sonst noch? Wir haben vorhin, als wir um den Flieger rumgelaufen sind, die Pods an den Flügelspitzen gesehen für die Towed Decoys. Ja. Sind es quasi, so wie bei U-Booten, das kennt man ja, dass die irgendwelche Tongeneratoren im Abstand von ein paar Kilometer hinter sich herziehen? Ja, kann man so sagen. Also ich... Sag ich mal so, ich werde jetzt von einem ganz modernen Radar aufgefasst, wo ich keine Chance habe zu flüchten, beziehungsweise ich bin schon informiert worden, dass eine Rakete jetzt auf dem Weg zu mir ist über einen Missile Warner. Ja. Ist ja halt auch ein Sensor, den wir noch drin haben. So, ich habe dann zum Beispiel eine Time to Impact, 10 Sekunden. So, entweder ich kurve die Rakete aus oder ich hau die Dinger hinten rechts raus. So, die machen nichts anderes, der lohnende Ziel bilden. Und zwar genau auf der Frequenz von dem Suchkopf oder von dem Radar, was mich anleuchtet. Die Rakete kriegt ein besseres Echo auf der Frequenz und geht den Decoy an, also reine Wegwerfpartikel. Wie spielt es zusammen mit Flares und Chaffs? Ich habe keine Ahnung, wie da die deutschen Begriffe heißen. Ja, dafür gibt es dann halt den großen Grande Capo, sag ich mal, der Defense Aids Computer, der managt das. Also auch Flare und Chaff gibt's in dem Flieger? Ja. Okay. Man kann es manuell auslösen, also wenn man der Meinung ist, da unten steht einer mit dem Manpad, der will mich jetzt runterholen. Ja. Das wird größtenteils pauschal gemacht, das sieht man dann halt auch gerade bei Tiefflügen, dass sie halt pauschal Flares rausschmeißen. Ja. Ich kann das natürlich dann auch steuern, je nach Bedrohungslage, also wo dann mein System erkennt, ich werde von dem Radar angestrahlt, dort kommt die Rakete und okay, die hat einen Wärmesuchkopf drin, also keine Chef, sondern Flare raus. Also Flare sind Leuchtkugeln und Chef sind Alufolie. Das eine. Nein, nicht Alufolie, Alufolie, es war im Zweiten Weltkrieg. Okay. Staniolstreifen, wie ist es früher? Ja, genau, ja. So, die wurden raus. Man hat im Endeffekt nichts anderes erreicht als eine grüne Wolke auf dem Radarschirm. Man sieht gar nichts mehr. Ja. Funktioniert bei einer Frequenz hervorragend, aber nicht bei modernen Radargeräten, die eher ein Frequenzsprungverfahren nehmen. Also die hoppeln auf den Frequenzen rum im ganzen Spektrum. Ja. Wenn ich sehe, ich habe eine Chefwolke, gehe ich auf meinen Kanal vom Radar und dann sehe ich ihn wieder. Weil die Glasfasernadeln, das sind halt Glasfasernadeln, die beschichtet sind mit Aluminium. Ja. Normale Stand der Technik hat jeder Flieger drin, der Chef hat. Und die sind halt auf die Wellenlänge vom Radar abgestimmt. Ach so. Also ich hau da einen Cocktail raus, der von bis in den Frequenzbereich alles abdeckt. So, dann gehe ich auf Nummer sicher, egal was kommt, ob es jetzt eine Rakete oder ein Radar oder ein Bodenradar ist. Ich bin erstmal in einer Wolke verschwunden. Der Nachteil ist natürlich, der andere sieht dann auch nichts mehr. Ne? Ja. Ja, klar. Diese Raketenwarngeräte, wie funktionieren die denn? Es gibt zwei Systeme. Es gibt ein passives System. Das reagiert auf die Signatur Ultraviolettstrahlung, weil jeder Flugkörper in der Luft erzeugt ein UV-Spektrum durch die Geschwindigkeit bedingt. Weil selbst nach Abbrand vom Raketenmotor erzeuge ich ja immer noch ein UV-Spektrum, also sprich Wärmestrahlung, UV-Strahlung, was auch immer. Das sind halt die passiven Systeme, die dann halt nur auf UV reagieren. Ja. So zum Beispiel verwendet bei Hubschraubern, bei diversen Transportflugzeugen, bei nachgerüsteten Systemen wie Regierungsflieger sind dafür prädestiniert, die haben so ein passives System. Im Eurofighter wird da hingegen ein aktives System genommen. Also sprich, ich habe drei Sensoren, jede Flächenwurzel und hinten am Heck. Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Radar, was mit einer sehr hohen Pulswiederholfrequenz rausstrahlt und damit 360 Grad Abdeckung macht. Und alles, was in dem Sektor anfliegt, erfasst er. Und aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit macht er die Darstellung Time to Impact. Und dann hat der Pilot halt seine 10 Sekunden, wo er dann mit G-Manövern, mit einem Stick versuchen kann, die Rakete auszumanövrieren. Das geht aber noch nicht automatisch, oder? Der einfach sagt, hier, da Überlebensmodus an und das Flugzeug fliegt selber irgendwelche komischen Kurven. theoretisch möglich. Ja. Praktisch ist die Grenze wohl denn die Belastung des Piloten. Also der Flieger kann es. Ja. Also dem stört das nicht, wenn er mit 600 Knoten 9G und von plus 9 auf minus 3G geht. Aber ob der Körper das vom Piloten dann mitmacht, diese Manöver automatisch. Ja. Ich meine, ohne das Thema jetzt auswalzen zu wollen, aber da stellt sich schon die Frage, ob es nach dem Eurofighter noch eine Generation bemannter Kampfflugzeuge geben wird, ne? Ja, Drohne hin, Drohne her. Also ich kann einen Flieger da oben unbemannt fliegen lassen, wo mein Programm abgearbeitet wird, wo am Boden ein Pilot sitzt. Aber die Entscheidung vor Ort fällt dann nicht mehr der Mann am Boden, sondern die Entscheidung fällt der Sensor in der Luft. Ja, ja. Ich sag mal so, die letzte Entscheidung, die getroffen werden muss, abschließend ja, nein, unten am Boden sehe ich den als feindlichen, meinetwegen. Ich habe ein rotes Target, okay, ja. Abschießen. In Wirklichkeit ist es oben ein Zivilflieger, dem seine kompletten Systeme ausgefallen sind. Ergo ein Pilot, der oben Alarmrotte fliegt, der guckt und sieht, okay, Verkehrsflieger, setzt sich neben den und guckt. Von der Drohne, bedenklich. Ja, ich bin da auch irgendwie, also ich hab's halt vor allem im Zusammenhang, also irgendwie in amerikanischen Medien gelesen, dass halt im Prinzip die 22 oder die 35 halt die letzten ihrer Art sein könnten. Könnten. Naja. Der Eurofighter hat auch Spracheingabe, das finde ich ganz witzig. Ja, DVI. Und das taugt, also ich meine, ist das praktikabel? Es entlastet den Piloten ungemein. Okay. Weil komplexe Sachen wie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Attack, also ne, ich will jetzt in das Attack-Format wechseln, ja, und gebe meine Radarbetriebsart durch. Früher war es halt so, ich muss halt am Stick manuell umschalten, muss gucken, habe ich die Radarbetriebsart. So, jetzt sage ich's und meine Eingabe läuft dann meinetwegen in Laufschrift oben im Head-Up durch. Ja. Ich brauche mich darum nicht mehr zu kümmern. Ich wähle Betriebsarten, Modis an und der Flieger macht es. Also es ist nicht die eigentliche Flugsteuerung, sondern Systemmanagement. Systemmanagement, weil Spracheingabe und Flight Control, das beißt sich. Haben Sie zufällig ungefähr ein Gespür dafür, wie viele Begriffe das System versteht? Weil ich meine, es gibt ja auch Spracheingabe seit dem Apple-Handy jetzt, seit neuestem und so weiter. Ja. Und da weiß man ja auch, dass das ja öfters mal falsch verstanden wird. Und wenn es natürlich nur wenige definierte Begriffe sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das System das richtig versteht, natürlich höher. Technologisch gelöst, ganz einfach, ich nehme gewisse Phrasen, ein Wort, Attack, Radio, ja. Go. Ja. Also es sind ganz stark strukturierte. Stark strukturiert und aus diesen Phrasen, da setze ich mir meine Kommandos zusammen, weil die Phrasen, die versteht er auf jeden Fall. Und die logische Reihenfolge der Phrasen, wenn ich jetzt einen Satz formuliere hier, ne, Radio One, Channel One Zero, ja, das versteht das System, weil es sind Standardphrasen, die hintereinander abgearbeitet werden. Ja. Ein anderes System, das dem Pilot zur Verfügung steht, ist das holographische Head-Up-Display. Also was ein Head-Up-Display ist, haben wir vorhin schon diskutiert. Ja, also halt im Endeffekt, ja, holographisch, okay. Holographisch kann man es nicht nennen. Ist ein ganz einfaches, normales Head-Up-Display. Also sprich mit einer Kristallglasscheibe, wo im Endeffekt die ganzen Daten, also auch Flight Control und Radardaten, alles eingespielt wird. Sprich, er guckt durch, also er hat keine Beeinflussung der optischen Sicht. Ja. Also er guckt durch, hat seinen normalen Luftraum verzerrungsfrei vor sich, was bei den meisten HUDs nicht gegeben ist, also wo eine einfache Glasscheibe vor ist. Die Konstruktion dieser Glasscheibe ist natürlich so, dass er halt keine Verzerrung drin hat. Es wäre natürlich uncool, ich gucke da durch und sehe auf einmal zwei Flugzeuge anstelle von eins vor mir fliegen, ne? Nur weil es gespiegelt wird im Glas. Ja, also wenn man durchschaut durchs HUD und die ganzen Betriebsarten mal durchgeht, im Endeffekt, er braucht die Bildschirme unter sich, braucht er nicht mehr, weil alles, was er wissen muss zum Fliegen, starten, landen, fliegen, wird alles oben angezeigt. Geschwindigkeiten, Kraftstoff, Fahrwerk raus, rein. Wenn er einen Instrumentenanflug macht, also jetzt Instrumentenlandesystem oder hier ein Mikrowellenlandesystem Anflug machen würde, hätte er seine Anflugkorridore oben drin. Also er braucht im Endeffekt nur gucken, Silhouette in der Mitte halten und alle Warnungen, die akustisch kommen, die werden dann auch mit eingeblendet. Also zum Beispiel Pull-up, wenn ich zu tief bin, das haut er mir auch oben ins Display rein, also mit einem ganz markanten Pfeil. Den kann ich nicht ignorieren. Also Geländefolgeradar hat er aber nicht, oder? Theoretisch möglich, wenn die Luftbodenbetriebsart um diese Betriebsart erweitert werden würde. Also 2025 oder was? Ja, also ich werde es nicht mehr erleben. Also Tranche 3A, Tranche 3B, okay, können wir drüber reden. Wobei er nie die Funktionalität eines Tornados haben wird, sage ich gleich. Also der Tornado als Tiefflieger ist dafür konzipiert gewesen, Geländefolgeflug zu machen. Geringer Tiefe, hohe Geschwindigkeit. Also dafür war der Eurofighter nie vorgesehen. Also wenn ich so eine Geländefolge-Betriebsart einfüge, nur dann, wenn ich Luftbodenangriffe fliege und Bergen ausweichen will. Bloß dafür hat der Eurofighter bereits schon ein Konturenflugsystem, sage ich mal extra dazu. Das sogenannte GPWS. Ich habe eine Karte abgelegt im Flieger, habe die Höheninformationen digital gespeichert und mein Flight Control macht nichts anderes. Okay, ich fliege 1000 Fuß über diese Karte. So, und das System arbeitet die Karte ab. Deswegen auch halt immer das Laden der aktuellen Karten, falls sich irgendwas ändert. Also falls mal wieder irgendwo sich ein Berg bildet, muss die Karte halt neu rein. Ja, oder halt Hindernisse, gerade Hindernisse sind interessant. Ja. So, und der arbeitet halt das Programm stumpf ab und er fliegt dann halt in 1000 Fuß. Also da kann man schon Geländefolgeflug zu sagen, aber halt nicht auf Radarbasis, sondern halt auf hochpräzisen Karten und hochpräzise Höhenhaltung. Ja. Es ist auch geplant ein wie heißt man es auf Deutsch, Helmet Mounted Display, also ein ja, das HEAR-System, ja. Heißt auf Deutsch? Helmvisier. Ja. Wir reden da vom Helmvisier. Haben wir drei Sensoren im Cockpit, also drei Achsen. Mit drei Achsen kann ich jeden Punkt im Raum darstellen. Ja. Ergo, ich habe drei Sensoren. Ach so, um die Position vom Position Kopf. Des Kopfes im Raum zu bestimmen. Mhm. Ich drehe den Kopf nach links, die Drehung wird erkannt und je nachdem, was ich möchte, entweder guckt mein Radar in die Richtung, mein Flieger in die Richtung und meine Raketensuchköpfe dito. Mhm. Wenn ich jetzt eine entsprechende Waffe, so AIM 9X, hätte 90 Grad Auslenkung vom Kopf, ich gucke nach links, lasse den Kopf nach 90 Grad und drücke auf den Knopf und das Ding geht nach links weg. Mhm. Okay. Das heißt, es dient dazu einfach letztendlich die Suchköpfe von den Sensoren ja, zu steuern. Und den Vorteil habe ich noch, über dieses HEAR-System werden mir auch Daten in meinen sogenannten Daten, heißt bei Wikipedia glaube ich Daten Striker-Helm, wie auch keine immer. Ahnung. Also die genaue Bezeichnung. Und mir werden halt auch Daten eingespielt in den Helm. Also ich könnte ähnlich A64 Apogee, sogenannten Monokel vorm Auge, und ich hätte dann zum Beispiel meine ganzen Daten, die vom HUD kommen und von meinen Sensoren, die werden dann mit eingespiegelt. Mhm. Wenn der Flieger jetzt bei so einem Wetter hier fliegt, also sprich Nebel, keine Horizontsicht, was für Sensorik würde der Pilot da sinnvollerweise einsetzen? Also jetzt, wir haben hier zum Beispiel kein Instrumentenlandesystem. Ja. Manching hat eins, Lager hat auch ein Instrumentenlandesystem, also entweder er macht ein Instrumentenlandesystem Anflug oder jetzt wie in unserem Fall, wo wir es nicht haben, wir haben das Bodenradar, sogenanntes PAR, also Präzisionsanflugsradar haben wir auf dem Platz und da wird er halt über die Tower und GCE runtergesprochen. Runtergeschwärzt, ja. Aber jetzt, wenn man einfach in der Luft rumfliegt, hat der ein INS drin oder Beschleunigungssensor? Also ein Laser-INS hat er drin. Okay, ja. Also über die Present Position, kein Thema. Ja. Auch über die Karte abgelegt, die Flugroute. Mhm. GPS sowieso. GPS sowieso. Und über die, also wenn man sich mal die Karte anguckt bei der Maschine, ist die Flugroute abgelegt über den Flugplan, den man eingelesen hat. Und über diese Flugroute findet er alle mal zurück, weil er sagt dann halt über die Pilotenfunktion Wegpunkt abklappern. Ja. So, und dann geht er halt zum nächsten Wegpunkt oder irgendwann wählt er mit einem X-Y-Cursor, also mit seiner Maus. Ja. Die Position Neuburg an und überlässt einen Autopiloten. Mhm. Und dann den Landeanflug, denn so meinetwegen 1000 Meter vor der Bahn, dann wird er halt dann vom Radar runtergesprochen, falls er die Bahn nicht sieht. Also vollautomatisch landen könnte der Flieger nur mit ILS? Er könnte vollautomatisch landen über die Autopilotenfunktion. Okay. Aber da gibt es gewisse Kategorien, also Anflug hier wegen Entscheidungshöhe und Entscheidungsgeschwindigkeit. Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Entscheidungshöhe von 100 Fuß, also 30 Meter, wo der Pilot dann eingreifen muss. Entweder setzt den Anflug fort, was die Zivilen machen, das automatisch aufsetzen, oder in der Entscheidungshöhe sagt er, ich starte durch. Das ist dann halt die Cat 1, Cat 2, Cat 3 Anflüge, Instrumentenlandesystem, die er dann hätte. Ja. Also darüber wäre es durchaus möglich. Nachfolger war ja, was der Eurofighter drin hat, Mikrowellenlandesystem, das MLS. Ja. Was ja nun dank des genauen GPS nicht mehr eingeführt wurde. So, das okay. Es gab eine Station in Frankfurt mal zum Anflug, aber die ist abgebaut. Also so viel wie ich weiß, haben wir in Deutschland keinen MLS mehr. Okay. Nur noch ILS. Okay, und der Rest geht dann mit wie heißt man das, Assisted GPS oder wie heißt das genau? Ja, dieses Differential-GPS, genau, also die GPS-Differential, wo ich dann eine Auflösung habe, also wie schon gesagt, die Zivilflieger, die machen mit Differential-GPS-Landanflüge auf dem Meter genau. Ja. Wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein, Eurofighter irgendwann mal. Ja. Das heißt, der wird auch, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, im Prinzip über seine gesamte Lebensdauer nachgerüstet, vor allem wahrscheinlich erstmal softwaremäßig. Wobei, ja, aufgrund dieser Anzahl der Prozessoren ist natürlich, wir haben es ja jetzt live durchgemacht, jetzt bei einigen Maschinen, die Hardware bleibt. Also die Hardware ist so ausgelegt, dass ich Reserven habe. Mhm. Also wenn ich jetzt sage mal so, ich habe einen Computer, der zu 40% nur ausgelastet ist. Wenn ich den dreimal hochrüste, bin ich bei 80% und habe immer noch Reserve. Ja. So, und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die 100% da sind. Das ist wie beim normalen PC. Klar. Wenn er 100% läuft, wird er langsam. Ja. Ergo, ich baue dann neue Hardware rein, die dann doppelt so schnell ist und habe dann wieder 20% ausgenutzt nur. Ja. Ähnlich ist es hier. Die ersten zwei Umrüstungen waren größtenteils Software und jetzt die jetzigen Umrüstungen gehen dann in die Hardware. Mhm. Jetzt schon nach, weiß ich nicht, 7, 8, 10 Jahren? Ja, man muss sehen, wann die Prozessoren entwickelt sind. Wenn ich da vom Intel-Prozessor aus dem Amiga rede mit 10 MHz, der 1977 Stand der Technik war, wo ich dann in den 80er Jahre Tausende von einkaufe für einen Eurofighter und dann die Produktion 10 Jahre später eingestellt wird und die Firma Intel sagt, haben wir nicht mehr. Naja, klar. Ergo, man rüstet dann hoch auf die Nachfolger, habt dann 40 MHz, das nennt sich dann High-Power-Prozessoren. Ja. So, die sind auch noch beschaffbar bis zum Ende der Lebensdauer des Eurofighters. Mhm. So, aus Ihrer Sicht, Sie haben ja früher am Vorläufermuster an der Phantom gearbeitet. Schon eine andere Welt jetzt, oder? Also ich meine, Phantom war ja quasi dampfgetrieben im Vergleich zum Eurofighter. Ich sag mal so, nicht umsonst hieß es, ich arbeite heute mal bei Stahl und Eisen und morgen bei Revell. Ne? Also wir hatten ja zeitweise den Mischflugbetrieb. Da habe ich dann halt vormittags gesagt, ich gehe mal Stahl und Eisen abarbeiten. Und nachmittags sage ich, ich gehe mal zur Firma Revell rüber, zu den Plastikfliegern. Ne? Ja, ja, ja, ja. Also Unterschied von der Technologie, ich sag mal so, ob ich jetzt einen Käfer oder einen Audi Q7, sag ich mal. Ne? Also jetzt von der Generation der Unterschied. Wenn man in die Phantom einsteigt, in den Uhrenladen reinguckt, wo wirklich noch jede Anzeige mit einem analogen Uhrwerk überwacht wird, sag ich mal, also mit einer Anzeige, die analog funktioniert, ja, und halt im Eurofighter die 3 Bildschirme hab. Ja. Und nur die Notinstrumente als analoge Darstellung, wobei die analoge Darstellung auch schon digitalisiert ist. Ja, ja, genau. Also kein mechanischer Zeiger, sondern elektronischer Zeiger ist. Ja, ja, irgendwie albern, aber okay. Ja, aber es ist halt sogenannte Get Your Home, ne? Also ja, ja. Der Pilot sagt, er braucht was Analoges, also generiere ich ihm dann einen analogen Zeiger da ins Cockpit und schon glaubt er, er hat jetzt eine analoge Anzeige, die unabhängig vom elektronischen System funktioniert. Wobei es ja der Fairness halber wahrscheinlich wirklich ein separates System ist. Ja, sonst wäre es ja völlig sinnlos. Es ist komplett, im Gegensatz zum kompletten Bussystem Eurofighter, ist es direkt verdrahtet. Also wenn der komplette Eurofighter aussteigt, die Verdrahtung funktioniert, weil da müssten schon die Drähte durchbrennen, damit es nicht mehr funktioniert. Vielleicht zum Abschluss, wo Sie gerade Bussystem sagen. In der Automobilindustrie, da weiß man heutzutage so ganz grob, so eine S-Klasse oder eine E-Klasse hat zwischen 50 und 70 Steuergeräte drin, da wird ein CAN-Bus verwendet. Kann man da ein bisschen was über so einen Flieger sagen, wie viel da drin steckt, was für Bussysteme jetzt mal sozusagen wirklich für den Zuhörer, der da einen Plan hat davon? Also wenn wir mal groß anfangen, wir haben, die Hauptbusse sind eigentlich der gerade ganze Attack-Geschichte, also alles, was Radar, Freund-Feind ist, Eloka, da reden wir vom Attack-Bus. Der ist redundant im Low-Speed-Bereich, also normaler MIL 1553. Dazu dann 2 optische Datenbusse, also 2 Lanes. Also im Endeffekt, ich habe 4 Lanes, 2 Low-Speed, 2 High-Speeds. Dasselbe habe ich auf der Avionik-Seite, also auf dem kompletten Avionik-Bus von der Datenmenge her. Mein Eloka-Bus arbeitet im Low-Speed-Bereich, da brauche ich kein High-Speed, noch nicht. Irgendwann wird es dort auch High-Speed geben, so bei Tranche 3A, 3B, weil dann die Datenmenge auch zu groß wird. Ja, ich habe Utility, also alles, was Öle, Fette, Schmiere, also alles, was im hinteren Bereich des Fliegers ist. Da habe ich den Utility-Control-Bus. Dann habe ich halt meinen kompletten Waffenbus. Im Gegensatz zu früher habe ich halt wirklich jetzt einen MIL 1553-Bus in den Waffenstationen liegen, um die Rakete also oder Laser-Guided Bomb mit Daten zu füttern. Ja. So, mein ganzes Cockpit ist ein eigener Bus, Cockpit-Bus. Ich habe dann eine gute Schnittstelle, also Cockpit Interface Unit, die dann halt auf Attack Bus Avionik geht. Ja. Ich habe dann den ganzen Flight Control Bus, der natürlich gerade wegen Flight Control System natürlich extrem sicher sein muss. Da lasse ich mir den Luxus, gleich mal 4 Flight Control Computer arbeiten zu lassen, wobei 2 immer in Charge sind und die anderen 2 nur darauf warten, dass die anderen 2 oder dass einer von den anderen beiden zickt. Ja. Das heißt, die überwachen sich quasi gegenseitig und plausibilisieren. Wenn der eine sagt halt, mir wird die Datenmenge zu groß, übernimm du mal, dann übernimmt halt der zweite. Also ich habe immer den Master vom Attack-Bus und den Master vom Avionik-Bus zum Beispiel, die machen sogenanntes Handshaking. Wenn auf dem Avionik-Bus Trouble ist, dann übernimmt der Attack-Bus halt Aufgaben vom Avionik-Bus mit. Oder wenn der Computer aussteigt, übernimmt der andere Computer aufgrund seiner Ressourcen halt den kompletten Bus mit. Nicht essentielle Dinge fallen dann irgendwie weg, die sozusagen essentielleren Dinge vom Backup übernommen werden. Wobei man sagen muss, der Pilot kriegt größtenteils gar nicht mit, dass da was ausgestiegen ist. Da sieht man es halt nur an den Fehlermeldungen nach dem Flug, wenn der sogenannte Download gemacht ist. Da sehe ich, okay, Bus-Controller detected, also da ist was ausgestiegen. Ja. Wenn es wichtig ist, das System, gibt es halt dann noch die Warnings, also je nachdem, nach Gefährlichkeit rot oder orange am Warning-Panel. Ja. Und wie schon gesagt, er kriegt halt eine Warnung in orange, dass zum Beispiel seine Grafikkarte, also sein CSG ausgestiegen ist. Ja. Legt einen Schalter um, geht auf das Reversionary-System und das System arbeitet weiter trotz Warnung und er merkt keinen Unterschied in der Leistung. Gut, ich denke, im Großen und Ganzen sind wir durch. Mir fällt jetzt gar nichts mehr ein. Ja, mir auch nicht mehr. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, nicht zu danken. Zum Abschluss meines Besuchs in Neuburg haben wir noch einen kleinen Besuch in die militärhistorische Sammlung gemacht, quasi eine Halle, wo all die Flugzeugmuster vertreten sind, die in Neuburg bisher im Einsatz waren. Okay, jetzt sind wir hier in einer anderen Halle. Ja, wir befinden uns hier in der militärhistorischen Sammlung des Geschwaders. Hier haben wir alle Maschinen ausgestellt, die in Neuburg zum Einsatz kamen. Hier als erstes eine vollkommen neu restaurierte F-86K, war damals ein Geschenk der kanadischen Streitkräfte für den jungen NATO-Partner Deutschland. Ein Stück weiter hinten den Starfighter F-104G, ein sehr legendäres Flugzeug mit einem damals sehr, sehr schlechten Ruf. Ja. Ich glaube, wir haben 292 Stück in der bundesdeutschen Luftwaffe verloren. Was? 200? Ja, steht, glaube ich, da drüben auf dem Schild mit drauf. Wow. Sehr viele fliegende Besatzungen kamen dadurch ums Leben. Die Maschine ist eine Dauerleihgabe des Bayerischen Armeemuseums aus Ingolstadt. Und ganz hinten das letzte Modell, das hier geflogen wurde, eine F4 Phantom mit der taktischen Kennung 3874. Natürlich ideal für unser Geschwader. Ja. Ich schaue jetzt da nochmal drauf. Da steht, eine Vielzahl von Abstürzen stellten die Flugsicherheit des Typs in Frage. In den ersten 7 Jahren stürzten 90 Flugzeuge ab, bis zur Ausmusterung 292. Das ist echt krass. Der Flieger war ja in Amerika eigentlich als Höhenabfangjäger entwickelt und deshalb hatte bei dem Ding ursprünglich der Schleudersitz nach unten gefeuert. Ja. War das bei den Deutschen auch noch so? Nein, ist nach oben gegangen. Und der deutsche Starfighter war auch von der Elektronik her ein bisschen anders ausgelegt als der amerikanische. Nachdem er hier in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich als Aufklärer, Jagdbomber und Jäger herhalten sollte, war er, glaube ich, da bin ich jetzt aber ohne Gewehr, so circa 2 Tonnen schwerer als in der ursprünglichen amerikanischen Version. Und wenn Sie diese Stummelflügelchen anschauen, dann sind halt ein paar Kilo Mehrgewicht der Aerodynamik da bestimmt nicht sonderlich zuträglich. Das ist schon krass. So viele runtergefallen, das hätte ich nicht gedacht. Na gut, es waren natürlich auch ganz andere Zahlen, die damals in der Beschaffung waren. Ich glaube, es waren 700 Starfighter in der bundesdeutschen Luftwaffe trotzdem Dienst. Das ist ein Drittel. Ja, wir haben jetzt 140 Eurofighter in der Beschaffung. Hoffen natürlich nicht, dass man da dann ein Drittel davon verliert. Hier in der militärhistorischen Sammlung sieht man auch so einen Schleudersitz, über den wir gerade noch beim Eurofighter gesprochen haben. So ähnlich hat auch der Schleudersitz bei der FEF Phantom funktioniert. Nur dann eben 2 pro Flugzeug, die dann getrennt oder kurz hintereinander ausgestoßen wurden. Ja. Hier sieht man auch das Rettungsboot, das sich dann öffnet bei Wasserberührung. Und der Schirm oben, der den Piloten dann eben runterbringt auf den Boden, der hat 4 Farben. Weiß, Sandfarben, Rot und Grün. Da kann sich der Pilot dann bei der Landung je nach Bedarf tarnen. Weiß, Schnee, Sandfarben, Wüste, Grün, Wald. Und wenn er gefunden werden will, nimmt er das rote Teil nach oben. Details. Durchdacht. Ebenso die ausgebaute Maschinenkanone der FEF Phantom. Was war das? Was war die M61 schon? Ja, die Vulkan. Okay, Kaliber 20 mm, eine wesentlich höhere Kadenz wie die Kadenz der Mausermaschinenkanone beim Eurofighter. Die Bordkanone hier, die Gatling, lässt zwischen 4.000 und 6.000 Schuss raus in der Minute. Aber die Effektivität der Mauser ist ungefähr doppelt so hoch, weil die in der ersten halben Sekunde des Feuerns, und das ist eigentlich der Zeitraum, in dem es beim Luftkampf ankommt, circa 4 Kilo Geschossmasse auf den Punkt bringt und die Gatling-Kanone hat nur 2 Kilo Geschossmasse geschafft. Das heißt, in anderen Worten, die Projektile sind schwerer. Die Projektile sind schwerer und die Kadenz steht bei einer einläufigen Kanone sofort zur Verfügung. Diese 6-läufige muss erst anlaufen, bevor es auf die 4.000 bis 6.000, wobei ich erst anlaufen in einem Zeitraum von einer halben Sekunde, wir wissen, über was wir da sprechen. Ja, klar. Wo wir gerade die Phantom angucken, die hatte ja Knickflügel, weil die ursprünglich von der Navy kam. Die war für einen Träger entwickelt, für einen Flugzeugträger. Genau, das gilt für den Jäger 90 nicht. Nein, der Jäger 90 ist nicht für Landungen und Starts auf dem Flugzeugträger ausgelegt. Man sieht es vor allen Dingen an den Fahrwerken, die beim Eurofighter deutlich filigraner ausgelegt sind wie bei der Phantom. Ebenso die Möglichkeit, die Tragfläche hochzufalten, um dann auf einem Flugzeugträger Deck Platz zu sparen, war beim Eurofighter nicht notwendig. Auch der Fanghaken beim Eurofighter ist deutlich für den Einmalgebrauch ausgelegt, oder? Mickriger ausgelegt wie bei der F4. Das ist also ein Riesenteil, was da hinten dranhängt. Aber wie gesagt, bei der Phantom, beim Träger, jede Landung mit Fanghaken. Ja. Beim Eurofighter nur im Notfall. Und da muss ich auch nicht so ein Riesensystem dranhängen. Ja. Die Bundeswehr hat bei der Marine gar nichts Fliegendes mehr. Also Hubschrauber schon, aber keine Kampfflugzeuge mehr, oder? Die Tornados wurden, glaube ich, abgegeben. Also der Eurofighter, die Marine kriegt keine Eurofighters. So sieht es aus. So wollte ich eigentlich sagen. So, das war's. Ich möchte mich zunächst schon mal bei allen meinen Gästen bedanken, insbesondere beim Ralf Schmidt, der mich da den ganzen Tag lang bespaßt hat. Hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Fliegerei liegt mir sehr am Herzen und man hat nun mal nicht alle Tage die Gelegenheit, so ein Flugzeug direkt hautnah, wenn man so will, zu erleben und dann auch mit den Leuten sich zu unterhalten, die sich mit dem Gerät auskennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch wie immer äußern, indem ihr entweder einen Kommentar hinterlasst oder uns eine E-Mail schreibt, feedback@omegatowpodcast.net, beziehungsweise auf unserer Webseite eben eine Bewertung der Episode hinterlasst, zwischen 1 und 5 Sternen. So langsam sind wir in dem Zustand, dass bei den Episoden auch wirklich nennenswert Abstimmungen da sind. Finde ich klasse. Unbedingt dranbleiben und weitermachen. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.